Beugen uns vor dir, Herr, und wir beten dich an, Herr. Herr, als dein Volk hier in Europa, Herr. Wir beten dich an als deine Kinder hier auf diesem Kontinent, Herr. Und Herr, du hörst den Schrei unseres Herzens, aber du hörst gleichzeitig auch den Glauben unseres Herzens, Herr. Wir glauben dir, Herr. Dafür, dass unser Kontinent errettet wird, Herr. Wir glauben dir, Herr, dass deine Herrlichkeit über diesem Kontinent noch einmal aufgeht, Herr, in Macht und in Kraft, Herr. Und dass Millionen in dein Königreich hineingezogen werden, Herr. Herr, dass Nationen verwandelt werden, Herr, dass die Atmosphäre über Nationen sich verändert, Herr. Dass eine Atmosphäre von Erweckung, Herr, sich ausbreitet überall in Europa, Herr. Dass deine Herrlichkeit die ganze Erde bedeckt, Herr, so wie die Wasser die Meere bedecken, Herr. Danke, Vater, Herr, für deine Verheißung. Danke für deine Zusage, Herr. Danke, Jesus, bevor du wiederkommst, Herr. Herr, werden wir sehen, Europa wird errettet. Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr, für unseren Kontinent, Herr. Wir danken dir für einen Kontinent der Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir für einen Kontinent des Wirkens Gottes. Wir danken dir für einen Kontinent der Wunder, Herr. Wir danken dir für einen Kontinent, Herr, Herr, der Ernte, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, für dein Wirken in Europa, Herr. Und wir geben dir die Ehre, Herr, für alles, was du tust, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja, Halleluja. Und jetzt möchte ich direkt einfach den Gründer und Leiter dieses Dienstes, der auch diesen Namen hat, Europe shall be saved. Er hat mit 6 Jahren von Gott diesen Satz gehört, Europe shall be saved. Und so hat er diesen Dienst gegründet und er ist wirklich von Gott, überall auf der ganzen Welt wird er gebraucht, aber ganz besonders auch hier in Europa, wirklich mit gewaltigen Zeichen und Wundern, mit Heilung, mit machtvollen Taten. Er mobilisiert den Leib Christi für die Ernte und vor allen Dingen ist er ein wunderbarer Freund und wir lieben einfach Jean-Luc und wir sind so dankbar, dass er hier ist heute Morgen, dass es diese Möglichkeit gegeben hat, dass er heute Morgen uns dienen wird. Und ich möchte ihn einfach bitten, dass er mit auf die Bühne kommt und vielleicht können wir einfach nochmal zusammen, noch einmal das nochmal zusammen singen, das Europe shall be saved, okay? Would that be okay, Jean-Luc? If you just come up and we sing, but we just one more time, we sing together, Europe shall be saved, would that be okay? Okay, just come up with me, yeah, yeah, yeah. Halleluja. Gib ihm ein Mikrofon. Hallelujah. Now you go. Are we to preach? Yeah. We just sing it together. We just sing it together. Oh, I'll let you sing. I don't sing. I will sing. Okay. Okay, so we just sing it. Lass uns noch einmal singen. Europe shall be saved. Okay? Hallelujah. Europe shall be saved. Europe shall be Halleluja. Halleluja. Und jetzt dürft ihr Platz nehmen und wir freuen uns darauf. Wir sind so geehrt, dass Jean-Luc heute hier bei uns ist und wir freuen uns darauf, was er uns zu sagen hat. Halleluja. Such dir einfach einen Platz. Sag nochmal zu irgendjemandem in deiner Nähe, während du dich hinsetzt, Europa wird errettet werden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und ich habe Jean-Luc ja schon ein bisschen vorgestellt. Wir haben uns vor 4 Jahren etwa kennengelernt, glaube ich, kurz bevor Corona losging. Und Gott hat unsere Herzen verbunden. Und wir glauben an die Vision, die Gott Jean-Luc gegeben hat. Ja, Europe shall be saved. Halleluja. Und wir freuen uns, dass er heute Morgen zu uns sprechen wird. Und jetzt lasst uns ihn einfach nochmal so richtig mit einem echten Glory Life welcome, Lobpreis, willkommen heißen. Jean-Luc, so welcome in our midst. Halleluja. Here is the microphone. Yeah, it's your turn. Well, good morning. Guten Morgen. What an amazing presence of God here. Was für eine wunderbare Gegenwart Gottes and hier. And I'm so encouraged in my faith. Ich bin so ermutigt in meinem Glauben jetzt. I want really to say a big, big thanks, Irina, for hearing the sounds from heaven. Und ich möchte Irina echt einen großen Dank aussprechen, dass ihr einfach diese Klänge des Himmels gehört habt. Because that's just not a normal song. Weil das ist nicht einfach nur ein normales Lied. It's something that has been released from heaven. Es ist etwas, das vom Himmel freigesetzt wurde. And it really blessed me deeply. Und das hat mich echt tief gesegnet. Actually, you are a church who blessed me more than most of the churches. Ihr seid wirklich eine Gemeinde, die mich mehr gesegnet hat als die meisten anderen. I'm traveling worldwide. Und ich reise in der ganzen Welt. Since January until now, I've been traveling about 150,000 miles just with Lufthansa. Also seit Januar bin ich nur mit Lufthansa schon fast 150,000 Meilen geflogen. Tens of thousands of people every month. So. Also ich sehe zehntausende Menschen and jeden many Monat churches, und viele Gemeinden. But I want to tell you a secret. Aber ich möchte euch ein Geheimnis erzählen. There is two churches only in my life. Da gibt's nur zwei Gemeinden in meinem who are Leben, supporting me in a regular basis. Die mich regelmäßig unterstützen. My own church is sending me and they give me a support, not a salary, a support. Meine eigene Gemeinde, die sendet mich aus und die gibt mir auch eine Unterstützung. And the da. Second church is this church. Und die zweite Gemeinde ist diese and hier. And I want to say a big, big, big thanks. Und da möchte ich mich echt wirklich für bedanken. And you, for those who don't know, most today of the evangelists, they are pastoring a church because nobody support them. Und wenn ihr es nicht wisst, also die meisten Evangelisten heute haben noch eine eigene Gemeinde, weil sie keine unterstützen. And it's the only way to get support is to be a pastor of a church. Und die einzige Art, wie man Unterstützung bekommt, ist, wenn man Pastor von einer eigenen Gemeinde ist. So I really believe you are very prophetic. Und deswegen glaube ich, dass ihr sehr prophetisch and seid. And actually this week when I was praying for this church, und auch diese Woche, als ich für diese Gemeinde gebetet habe, I pray that what you carry can get multiplied by thousands to other churches. Da habe ich gebetet, dass das, was ihr tragt, multipliziert werden kann tausendfach zu anderen Gemeinden. Because like we sing, we are truly in harvest time. Weil wie wir es auch singen, wir sind wirklich in Zeiten der Ernte. And those who are gonna reach this harvest, it's you. Und diejenigen, die diese Ernte einholen, das seid ihr. It's not the famous preacher. Es ist nicht der bekannte they Prediger. They will be part of it because God will use everybody. Der ist vielleicht auch ein Teil davon, weil Gott jeden benutzen but wird. But this great harvest here in Germany. Aber diese große Ernte hier in Deutschland. And all over Europe. Und in ganz Europa. As we declare through the songs, it's not thousands. Wie wir es auch in Songs erzählen, es sind nicht nur Tausende. It's millions upon millions of people. Millionen von Millionen. Who gonna turn their life to Jesus? Die ihr Leben Jesus geben werden. And they're gonna bow before the King of Kings. Und die vor dem König der Könige and say, knien werden. You are the Lord of Lords. Und sie werden sagen, the du bist der Herr der Herren, der König der Könige. And I'm serving you. Und ich diene dir. And that's about to happen here in Germany. Und das wird hier in Deutschland passieren. And as it will happen all around Europe. Und es wird auch in ganz Europa passieren. But it will happen through your life. Und es wird in deinem Leben passieren. That's for we need the evangelist. Und deswegen brauchen wir die Evangelisten. To train us, dass sie uns trainieren. How to bring this generation to the Lord. Diese Generation zum Herrn zu bringen. So thanks so much for supporting an evangelist. Also danke, dass ihr die Evangelisten unterstützt. That's my main call. Weil das ist meine Hauptberufung. I'm coming from Switzerland. Center. Ich komme aus der Schweiz. And we have an apostolic center. Und wir haben da ein apostolisches Zentrum. And they recognize me as an apostle. Und die erkennen mich an als einen Apostel. I said, that's wonderful. Und ich sage, ja, das Because ist ja wunderbar. It's true. My fruits are more apostolic than evangelistic. Weil meine Früchte sind oft mehr apostolisch als evangelistisch. But I say, guys, don't put me on this title on the things. Aber don't put me the title. Gib mir nicht diesen Titel, sage ich. My denen. Heart is to reach this generation for the Lord. Weil mein Herz ist es, diese Generation Because mit dem Herrn zu erreichen. Jesus, denn Jesus didn't come to start a church, to start a denomination, sorry. Jesus ist nicht gekommen, um einfach eine neue Denomination zu gründen. He didn't come to start a religion. Sorry? He didn't come to start a religion. Er ist nicht gekommen, um eine Religion anzufangen. But he came to seek those who are lost. Sondern er ist gekommen, um die zu suchen, die verloren sind. That's the number one main reason why Jesus came on this earth. Und das ist der Hauptgrund, warum Jesus gekommen ist. And that's what I want to do. Und das will ich auch machen. I want to bring the good news to this generation. Ich möchte die gute Nachricht zu dieser that Generation Jesus bringen. Is alive. Dass Jesus lebt. He is the most amazing God. Der wunderbarste We Gott. Need to save our life. Wir müssen to save our soul. Wir müssen unser Leben retten. To save our family. Unser Leben zu retten and und unsere Familien way, zu retten. Und übrigens, I invite everybody to stand on your feet. Ich lade jetzt jeden einen aufzustehen. If I can ask the pianist to come back. Kann der Klavierspieler noch? Just to play a song or something that helped me. Und etwas spielen, das mich and right unterstützt. Now, my friend, und jetzt, I will put the second speed. Werde ich den Geschwindigkeit noch erhöhen. And I'm so grateful you will translate me. Ich danke dir, dass du übersetzt. And if I go too fast, und wenn ich zu schnell mache, you need to put the brake like that, say. Jean-Luc, you go too fast. Muss ich die Bremse ziehen. But I feel very strongly as the pianist is just playing right now. Aber so spürt ich, wo der I want everybody to close their eyes. Ich möchte, dass ihr eure Augen if you are here on this place, wenn ihr hier an diesem or watching Ort seid, at home, oder ihr and you zu Hause, never gave your life to Jesus, und du hast dein Leben noch nie Jesus this gegeben, is the day of salvation. Dann ist das heute der Tag der Errettung. Jesus came 2000 years ago. Jesus kam 2000 Jahre. He went from places to places, doing great things, hat große Dinge healing getan, the sick, er hat die Kranken casting geheilt, out demons, er hat die Dämonen ausgetrieben. But the main reason he came, aber der Hauptgrund, warum he er gekommen went to ist, this cross, ist, dass er zu diesem Kreuz to gegangen ist, um zu sterben for us, für uns. Because the Bible say, weil die Bibel that sagt, everybody, dass jeder, including yourself, das we are sich mit sinners, ein. Wir sind Sünder. And sins is the worst sicknesses in the world. Und Sünde ist die schlimmste Krankheit in der Because Welt. Sickness separates us from God's glory. Weil Krankheit trennt uns von Gottes and Herrlichkeit. The real, sin separates us Sünde trennt uns von Gottes from Herrlichkeit. God's glory. Sie trennt uns von and Gottes the Herrlichkeit. Desire of this wonderful God, und der Wunsch dieses Gottes, who loves you so much, der dich so sehr liebt, he doesn't want to stay on his throne by judging you. He doesn't want to stay on his throne by judging you. Er will nicht einfach auf seinem Thron bleiben und dich verurteilen. He want to become your God. Er möchte dein Gott werden. Who loves you so much. Er liebt dich so sehr. And who is opening his arm. Und er öffnet seine Arme. To all those who recognize they are sinners. Zu all denen, die anerkennen, dass sie Sünder sind. And who want to repent from their sins. Und die von ihrer Sünde Buße tun and all wollen. Those who call upon the name of Jesus. Und all die, die den Namen Jesus anrufen. He want to save them. Er möchte sie erretten. Save them from evil. Sie vor aus vom Bösen Save them zu erretten. From curses. Sie von den vom Save Fluch zu erretten. Them from all the demonic things. Und von all den dämonischen and Dingen. This morning, und heute this Morgen is the day of salvation. Ist der Tag der If Errettung. You never gave your life to Jesus, wenn du dein Leben noch nie zu this Jesus is the gegeben day. Hast, dann ist das this der Tag. Moment, dann ist das der Moment, where you can turn your eyes, wo du deine Augen richten kannst upon this wonderful Jesus, auf diesen wunderbaren Jesus, took your place, der deinen Platz eingenommen hat cross, und am Kreuz gestorben ist. Is, und die gute Nachricht ist, days, am dritten Tag rose again, ist er wieder auferstanden alive this morning, und er ist heute am Leben, save your life, um dein Leben zu retten. The eyes close, wenn jeder jetzt seine Augen geschlossen you never hat, gave your life to Jesus, wenn du dein Leben noch nie Jesus this gegeben is hast, the day to turn your face to him. Das ist dein Tag, um sein no dein Gesicht ihm zuzuwenden. Keine Gemeinde kann dich no erretten. Pastor can save kein Pastor kann no dich erretten. Priest can save you. Kein Priester kann I dich erretten. Cannot save you. Ich kann dich nicht the erretten. Pope cannot save save you. Der Papst kann dich nicht erretten. Jesus only. Aber Jesus is the only way. Ist der einzige the Weg. Only truth. Die einzige and Wahrheit. The only life. Und das einzige and Leben. If you don't have Jesus, und wenn du Jesus nicht you hast, don't have the life. Dann hast du das Leben that's nicht. The reason this morning, das ist der Grund, I want to give you the opportunity, warum ich dir heute die Gelegenheit to geben open möchte, your heart, dein Herz zu öffnen and to ask Jesus, und Jesus zu bitten, to become your only God, dein Gott and zu werden your only Lord, und dein Herr zu werden who is going to save you. Und der dich erretten wird. If that's your desire this morning, wenn das dein Wunsch ist heute say, Morgen I need Jesus, und du sagst, Jean-Luc, ich brauche Jesus, I want to repent of my sin, und du sagst, ich will umkehren von meinen Sünden, I want that he save my life, und ich will, dass er mein Leben if rettet. That's your desire, wenn das dein Wunsch I ist, want you lift up your hands, dann möchte ich, dass du deine Hände hebst. Lift up your hands. Ach, heb deine Hände hoch. So I can see you. Dass ich sehen kann. And I can pray for you. Und dann kann ich für dich beten. I can see the hand of this man. Ich kann die Hand von diesem Mann sehen. Is there somebody else? Ist da noch jemand? Who say I will not leave this place? Der sagt, ich werde diesen Ort nicht verlassen. Without calling upon the name of the Lord. Ohne dass ich den Herrn angerufen habe. And asking Jesus. Und Jesus to save my life. Gebeten habe, mein Leben zu retten. If that's your desire. Wenn das dein Wunsch ist. Lift up your hands. Dann heb deine Hände. That I can pray for you. Und dann kann ich für dich beten. And he will save your life. Und dann wird er dein Leben retten. Of this man over there. Ich sehe die Hände von diesem Mann. Of these people there. Ich sehe die Hände von if euch never hier. Gave your life to Jesus, this wenn, is the day. Wenn du dein Leben noch nie zu Jesus gegeben hast, dann ist das Jesus. Der Tag. If you are at home, wenn du daheim bist and you want to give your life to Jesus, und du willst dein Leben Jesus geben, hands, dann hebe deine Hände hoch. See you, ich kann es zwar nicht Jesus sehen, can see you. Aber Jesus kann and dich as sehen. You have your hands up, und während du deine Hände gehoben let's hast, pray together, lass uns zusammen beten. Out loud. Everybody. Jeder. Say, Lord Jesus, sag, Herr Jesus, I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. I regret sincerely. Ich bereue, dass ich gesündigt habe. For every sins I've done. All die Sünden, die ich begangen habe. Lord Jesus, Herr Jesus, I believe in you. Ich glaube an dich. I believe that you are the Son of God. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes who died on the cross, bist, der am Kreuz gestorben and who ist is alive today, und der heute am Leben to ist, save my life. Um mein Leben zu erretten. You say, if I call upon your name, du sagst, wenn ich deinen Namen anrufe, I will be saved. Dann werde ich errettet so this werden. Morning, also heute Morgen, with all my heart, mit meinem ganzen Herzen, I say, Jesus, sag ich Jesus, say, Jesus, sag Jesus, save my life, rette mein Leben, save my family, rette meine Familie, and give me your abundant eternal life, und gib mir dein überfließendes, by ewiges Leben. Faith, im Glauben I receive you empfange ich as dich my only God, als meinen einzigen and Gott my only Lord, und meinen einzigen Herr. Come in my heart, komm in mein Herz. And I want to serve you, und ich möchte dir dienen all my life, für mein ganzes Leben. I invite everybody to lift up their hands, ich lade jeden ein, die Hände zu heben. Jesus is not only the Savior, weil Jesus ist nicht nur but der Retter, also the healer, weil er, sondern er ist auch and der Heiler. A strong healing presence, und da ist eine starke Heilung. Weil wenn Jesus hier he ist, first to save, dann will er zuerst retten. Because that's the front of the cross, weil das ist das Kreuz. But the back of the cross, aber hinterm Kreuz is the same Jesus, ist derselbe Jesus. Through his stripes, durch seine Striemen, we can have healing this morning. Können wir Heilung empfangen heute if Morgen. You are sick this morning, wenn du heute Morgen krank bist, I invite you just to lift up your hands, dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Hände hochhebst und schau einfach auf dieses Pastor wunderbare George, Kreuz. I'm so happy you have a cross in this Pastor church. Georg, ich bin so froh, dass ihr ein Kreuz so hier habt. Churches, they remove the cross, viele Kirchen haben das Kreuz there entfernt. Is power in the cross, da ist Kraft im Kreuz. I invite you to open your eyes, und ich lade euch ein, dass ihr eure Augen öffnet cross, und schaut auf dieses and Kreuz to worship Jesus, und betet Jesus an. Who is the Savior? Wer der Retter ist, but also the healer. Aber auch der Heiler. And as you look at him, und während ihr ihn anschaut, you look at the cross, während ihr auf das Kreuz right schaut, now the power of God, die Kraft Gottes through the Holy Spirit, kommt durch den Heiligen Geist is invading this place, und sie kommt an diesen Ort. And with the authority that he gave me, und mit der Autorität, die er mir I gegeben command hat, in Jesus name, befehle ich im Namen to Jesus every sickness, zu jeder Krankheit, every disease, zu jeder Krankheit, leave this place, dass sie diesen Ort verlässt. In the name of Jesus, im Namen Jesus. I break every curse, ich breche jeden Fluch. Every incurable disease, jede unheilbare Krankheit. In Jesus name, in Jesu Namen. I pray that every tumor, ich bete, dass jeder Tumor, cancer, jeder Krebs, all kind of disease, jede Art von may Krankheit be removed from this place, wird because of the power of the cross, durch die Kraft des Kreuzes, through the power of the Holy Spirit, durch die Kraft des Heiligen Geistes, in the name of Jesus, im Namen Jesus. Every week, jede Woche, I put on my social media, tue ich auf Social Media some testimonies, Zeugnisse. And one of the testimonies I put this week, und eines der Zeugnisse, das ich die Woche reingestellt habe, because it is somebody from this place. Das ist jemand von hier. We're gonna be healed from the same things. Oder, nee, ich hatte das Gefühl, dass jemand hier von derselben Sache geheilt wird. It's written, my daughter was healed. Es heißt hier, meine Tochter wurde geheilt. Of a non-operable and untreatable pituitary tumor after 20 years. Von einem Tumor, der nicht operiert und nicht behandelt werden konnte nach 20 Jahren. And in January they did the scanner. Und im Januar haben sie das MRI gescannt, haben sie and the MRT tumor gemacht. Disappeared. Und der Tumor war verschwunden. I felt very strongly when I came here. Ich habe gespürt, als ich hierher gekommen bin. These last months I have many testimonies. In den letzten Monaten habe ich viele Zeugnisse bekommen from cancer, von Leuten, die von Krebs geheilt wurden. Tumors, insbesondere von Tumoren, disappeared. Die verschwunden if you sind. Are here this morning, also wenn du hier bist heute and Morgen you have a cancer, und du hast Krebs and you have a tumor, und du hast einen Tumor, I want you lift up your hand, dann möchte ich, dass du deine Hände I hebst. Want to pray for God's glory, dann möchte ich für Gottes Herrlichkeit beten, dass sie dich jetzt begegnet. Nicht bei Macht und nicht bei Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Ich setze die Substanz frei, which is not made of words, die nicht aus Worten besteht, but of a demonstration of power, sondern durch eine Demonstration der Kraft. Release the kingdom of God, ich setze das Königreich Gottes to frei, your body right now, in deinen Körper jetzt, destroying every cancer, die jeden Krebs zerstört, drying up the tumor, die den Tumor auflöst, right now in the name of Jesus jetzt im Christ, Namen Jesus. I feel very strongly as well, ich spüre auch sehr stark. I was in Torino, Italy, just last weekend, ich war letzte Woche in Turin in Italien, and I had a very specific word, und ich hatte ein Wort, which is coming again this morning, das mir wieder kommt gerade. You are here with a very important skin trouble. Jemand ist hier mit einem sehr ernsten Hautproblem. And it's not like something normal. Und das ist nicht irgendwas Normales. And the Lord want to heal you. Und der Herr möchte dich heilen. I don't know if it's a disease, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit but ist. The doctor can do nothing. Aber die Ärzte können da nichts I tun. Have a good news. Aber ich habe eine gute Nachricht. Jesus, who is in this place, Jesus war is willing to heal your skin. Jesus ist hier und er if will dich heilen. Have a skin trouble, wenn du ein Hautproblem and you hast need a healing, und du Heilung brauchst, just lift up your hands, dann heb deine Hände. And I will pray, und dann werde ich beten, that the same power, dass dieselbe Kraft, came over this girl last weekend, die über dieses Mädchen letzte she Woche was kam, at the back of this huge building, die war ganz hinten in diesem großen Gebäude, and she got healed by the power of God, und sie wurde durch die Kraft Gottes geheilt. No, I didn't know her, ich kannte sie but nicht. Actually the week she came to the people, the family, aber in der Woche, in der sie kam, zu der Familie, she said, I can no more live like that, hat sie gesagt, ja, ich kann nicht mehr so leben. Even when she was taking shower, it was like fire burning her skin. Auch wenn sie geduscht hat, dann hat was wie für ein Feuer gebrannt hätte auf ihrem Kopf. Und der Herr hat sie freigesetzt. Right now, if you have a skin trouble, also wenn du jetzt ein Hautproblem like hast, this word, wie wieder das all kind of skin problem, oder alle Arten von Hautproblemen. Right now, I connect with this wonderful Holy Spirit. Ich verbinde mich jetzt mit dem Heiligen Geist. And I release the anointing of God. Und ich setze die Salbung Gottes frei. And I pray that the oil of him, und ich setze, dass das Öl der Heilung skin, deine Haut probiert. System in Jesus name. In deinem System, in Jesu be Namen. Healed right now. Sei geheilt jetzt. In Jesus name. In Jesu Namen. I command the blood, ich befehle das Blut, restored, dass es wiederhergestellt wird, dass es gereinigt wird, dass die Zellen wieder gut sind, in Jesu right Namen. Now I command every cell, skin, cells of the skin, ich befehle jetzt jedem Gefühl in der Haut, to be healed right now, dass es geheilt wird in jetzt, the name of Jesus. Im Namen Jesus. I see a broad wife who is just falling down right now. Ich sehe eine growth. Ein Gewächs, das einfach abfällt. In Jesus name it's drying up right now. Es ist jetzt einfach aufgelöst. Be healed right now in Jesus name. Heilt jetzt in Jesu Namen. I see acne who is drying up. Akne, die austrocknet. In Jesus name. In Jesu there Namen. Is somebody who under his arm. Da ist jemand, der hat unter seinem you Arm. Major trouble with the skin. Da hast du ganz viele Probleme the mit deiner Lord Haut. Is healing you right now. Und der Herr heilt dich da gerade jetzt. In Jesus sei geheilt name. In Jesu Namen. It's not a healing service. Es ist eigentlich gar kein Heilungsdienst. I will not take more time of that. Und deswegen werde ich da jetzt but auch nicht mehr Jesus Zeit für nehmen. Here. Aber Jesus ist and hier. If you are sick, und wenn du krank bist, here on this place, hier in diesem Ort, watching at home, oder du schaust daheim I want zu, to you to put your hands on your body. Dann möchte ich, dass du deine Hand an die Stelle an deinem Körper the setzt. Bible said, die Bibel sagt, if we lay hands on the sick, wenn wir den Kranken die Hände auflegen, sick shall recover. Dann werden sie gesund werden. It didn't say the hands of the famous preacher. Es hat nicht geheißen, die Hand des bekannten Predigers. Any kind of hand, nein, jede Art von Hand. And it can be your own hand. Und es kann sogar deine eigene that's Hand good sein. News. Das ist die gute so Nachricht. Put your own hands on your body. Also leg deine Hand auf deinen Körper. And as you put your own hands on your body, und während du deine Hand auf deinen Körper as legst, a point of contact, als ein Kontaktpunkt between your need, zwischen deiner Not and your faith, und deinem Glauben and between the power of God, und der Kraft Gottes, who is available right now. Die jetzt verfügbar with ist. Your hands, you put your hands on your body, du legst deine Hand auf deinen you Körper, open your eyes, du öffnest deine Augen look at this beautiful und du schaust cross. Auf dieses wunderbare Kreuz. And as you do that right now, und während du das jetzt tust, I say, thank you, Jesus, sage ich danke, Jesus, because you died for our sins, denn du bist gestorben für unsere but Sünden, also for our sicknesses, aber auch für unsere Krankheit. And today we have access, und heute haben wir den Zugang, freely, den freien Zugang to the benefit of this cross, zu den Vorteilen dieses Kreuzes, which include healing for our body, die auch Heilung für unseren Körper für auch unsere Emotionen, für unseren Geist, for our soul, und für unsere Seele, but also for our body. Aber auch für unseren Körper. So right now, also gerade jetzt, we put our faith in you, setzen wir unseren Glauben and we in dich. Believe, und wir glauben, that the healing virtue, dass die Heilungskraft may flow to myself, zu mir fließt. That's the reason, das ist der Grund, I receive by faith, das ist der Grund, aus dem ich im Glauben empfange, your healing, deine Heilung. And I start to worship you, und ich bete dich an as Jehovah Rapha, als Yahweh Rapha, God the healer, Gott der Heiler. I receive my healing right now, ich empfange meine Heilung gerade jetzt. Receive it in Jesus name. Empfange es in Jesu every Namen. Pain has to disappear. Jeder Schmerz muss verschwinden. In Jesus name you'll Jesu serve. Disappear in Jesus' name. Intestine trouble disappear. Probleme in den Organen verschwinden. Heart trouble be healed in Jesus' name. Kidney trouble be touched. Nierenprobleme berührt jetzt. Disappear in Jesus' name. Leukämie verschwindet in Jesu Namen. Touch all the articulation. Ich bete, dass du die ganzen inflammation has to leave. Jede Entzündung muss verschwinden. Somebody is healed from arthritis. Hier auf der linken Seite ist jemand geheilt von Arthritis. In Jesu Namen sei geheilt. Stigma, with the eyes is just turning in the right way. Was in den Augen und das ist geheilt in Jesu Namen. Myopia be healed in Jesus name. Myopia geheilt in Jesu Namen. All eyes trouble be touched. Alle Augenprobleme werden berührt. I command every ears. Ich befehle jedem Ohr, to be touched. Dass sie angetastet werden. Tinnitus. I command you to stop. Ich befehle dir aufzuhören. Right now. Jetzt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Be healed right now. Sei geheilt jetzt. Amen and amen. Amen. Before you sit. Bevor ich wieder hinsetzt, I want you check your body. Möchte ich, dass ihr euren Körper testet. I want you start to move or do things you couldn't do before. Ich möchte, dass ihr das bewegt, was ihr nicht bewegen it's konntet. As important as the prayer. Es ist genauso wichtig wie das Gebet selbst. So don't sit now. Also setzt euch noch nicht check hin, your body. Sondern testet if you euren Körper. A tumor, just check it. Wenn du da einen Tumor hattest, dann prüf es einfach. It's not a tumor, it's a cyst which disappears also from under your arm. Ein Gewächs eigentlich, etwas, das irgendwas it's unter deinem Arm. It's a cyst which disappeared. Ein kiss the growth. Ein Gewächs, das da verschwunden just ist. Check it right also, now. Also prüf einfach, ob das jetzt weg ist. Check about your hear. Prüf dein Hören. Right now, check your body. Also prüf deinen Körper. If you couldn't go to your knee, go to your knee. Wenn du nicht auf die Knie gehen konntest, if you dann geh auf die jump, Knie. Start to jump. Wenn du nicht springen konntest, the dann spring. The same at home, do it. Genauso daheim, versuch es einfach. Feet has just been healed right now in Jesus' name as you check your feet. Deine Füße wurden gerade geheilt in Jesu Namen. I see one of your toes is has trouble. Ich sehe, dass bei jemandem die Zehen Probleme hatten. Und da ist da Schmerzen. Und der Herr nimmt gerade den Schmerz. Und du bist fähig, den wieder normal zu bewegen. I think you broke it a time ago. Ich glaube, du hast den vor einer Zeit and gebrochen. The Lord is restoring your toes right und now. Der Herr stellt deine Zehen wieder her. In the name of Jesus Im Christ, Namen Jesus. Fingers are healed right now. Finger as you sind check, geheilt. Check your hands. Prüf deine Hände. Mach es jetzt. As you do it, the Lord is touching you. Während du es tust, der Herr berührt dich. If this morning you said the Lord touch you, wenn du heute sagst, der Herr and you berührt can dich. See that the healing has started or you can see a complete healing. Und wenn du sehen kannst, dass deine Heilung passiert I want you ist, move your hands like that, dann möchte ich, dass du deine Hände so bewegst. So we can give God's glory. Dann, dass wir Gott die Ehre geben there is few people here. Just da sind ein paar Leute hier. Let's give God's glory for what the Lord Gott die Ehre doing. Dafür, was er tut. Halleluja und Halleluja. And please be sure to share your testimony. Und bitte teilt euer Zeugnis mit. Thank you so much. Please take your seat. Also ihr dürft euch setzen. Thank you for the pianist. Danke für das Klavierspielen. As I say, I'm very blessed to be here. Ich bin sehr gesegnet, dass ich hier sein kann. Thank you so much, Pastor Irina and George, for having me this morning. Danke, Pastor Irina und Pastor Georg, dass ihr mich hier habt. Actually, I came here in Stuttgart for the birthday of my daughter. Ich bin eigentlich hier nach Stuttgart gekommen, weil meine Tochter Geburtstag hat. We are from Switzerland, but she came here in Stuttgart as a missionary. Wir sind aus der Schweiz, aber sie ist hier nach Stuttgart gekommen als Missionarin. Because after a study at the university in St. Gallen, Lord spoke to her to come here in Stuttgart. Weil nachdem sie in St. Gallen studiert hat, hat der Herr gesagt, sie soll hier nach Stuttgart kommen. And she did a year as a missionary. Und sie hat ein Jahr als Missionarin and gearbeitet. She fell in love of a German boy. Und sie ist mit einem Deutschen, hat sich in einen Deutschen verliebt. And, they get married. Und die haben geheiratet. And they gave me two beautiful grandchildren. Und sie haben mir zwei wunderbare Enkel geschenkt. And I'm the most happy grandpa in the world. Und ich bin der glücklichste Opa der Welt. People think when you're a grandpa, you become old and tired. Leute denken, wenn man ein Opa wird, wird man I alt can tell und müde. You, I have more energy than when I was 20 Aber ich kann euch sagen, old. Ich habe mehr Energie als I'm full of this fire of the Holy Spirit. Ich bin voll mit dem Feuer des Heiligen Geistes. And this morning I want to share, I think it's a prophetic but also teaching word for the church today. Und heute möchte ich verteilen, ich glaube es ist ein prophetisches, aber auch ein Wort der Lehre für die Gemeinde heute. As a preacher, I have hundreds of preachings. Als Prediger habe ich hunderte Predigten. And it's easy just to pick one because many of them they are fantastic. Und es ist eigentlich leicht einfach eine zu nehmen, weil viele von denen sind echt gut. But personally I do believe as a preacher we need to give fresh bread. Aber ich glaube, als ein Prediger brauchen wir immer das frische Brot. Because the people want fresh bread. Weil die Menschen wollen frisches as Brot. I love fresh bread. Wie ich auch frisches Brot mag. I don't like the rotten dry bread. Ich mag nicht das ausgetrocknete Brot. I love this fresh bread, you know, in France when they come out the baguette. Ich mag dieses heaven. Frische Brot, weißt du, wie in Frankreich, wenn diese Baguettes rauskommen. You are ready to get up at 4 a.m. to get the baguette. Du kannst es gar nicht erwarten, das Baguette zu bekommen. And that's what I do believe. Und das glaube ich. If at church we share fresh bread, wenn wir an der Gemeinde frisches Brot teilen, the people outside will come because they are hungry and thirsty. Dann werden die Leute kommen und weil sie hungrig und durstig sind. I really believe it's God's time for Europe. Ich glaube, es ist wirklich Gottes Zeit für so Europa. So last week when I was reading my Bible. Also als ich letzte Woche in meiner Bibel gelesen habe, nicht um zu predigen, because the reality, I'm reading my Bible every day to nurture myself. Weil in der Realität lese ich die Bibel immer selber, um mich zu ernähren. It's out of this private fellowship with the Lord. Und es ist aus dieser privaten Gemeinschaft mit dem Herrn. And out of the time I spend on the Bible, und aus dieser Zeit, die ich in der Bibel verbringe, I receive some revelation. Empfange ich Offenbarung. And I get a fresh revelation. Und ich habe eine frische Offenbarung fresh bekommen. Bread. Frisches Brot. I've never seen before. Das ich noch nie and zuvor I want gesehen to share habe. That this morning. Und das möchte ich euch and mit I'm euch sure heute Morgen teilen. You will be blessed. Und ich sage, ihr seid gesegnet dadurch. But just before we go to 2 Chronicle 2025. Also, aber bevor wir dann hingehen nach 2. Chronik 2025, habe ich noch gute Nachrichten. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Ich habe 2 Bücher geschrieben. By God's grace, it will be translated in German very soon. Und durch die Gnade Gottes wird es bald auch auf Deutsch erhaltbar sein. I wrote it in French. Das erste habe ich auf Französisch geschrieben. Und jetzt gibt es auch auf Englisch. It became a bestseller for the French countries. Und es war in Frankreich ein Bestseller. It's called Behind the Scenes of a Miracle. Es heißt Behind the Scenes of a Miracle, also hinter den Kulissen eines Wunders. It has been forwarded by Heidi Baker. Es hat ein Vorwort von Heidi Baker. Actually, it's kind of I sharing my life. Und darin teile ich einfach aus meinem Leben. How I gave my life at the age of 5. Wie ich mit 5 mein Leben Jesus gegeben habe. I get baptized with the Holy Spirit and fire when I was 6. Wie ich mit 6 mit dem Heiligen Geist getauft wurde. And when I heard the sounds of heaven. Und als ich den Klang des Himmels saying gehört habe. Europe shall be saved. Europa soll errettet werden. And then how I started these healing ministries. Und wie ich dann diesen Heilungsdienst gestartet habe. Starting in my village, knocking on every doors of the village. In meinem Dorf angefangen habe und an jede Tür geklopft habe und die Menschen zum Herrn gebracht habe und mit 18 schon eines der größten Stadien gemietet habe und so viele Leute errettet gesehen habe hier in Europa und ich teile da die großartigen Zeugnisse. Aber ich teile euch auch mit aus meinem echten Leben, wo ich im Geist full of the Holy Spirit, voll mit dem Heiligen Geist faith, Glauben habe, believing that nothing is impossible, und einfach glaube, dass nichts unmöglich but ist, living in a body, aber in einem Körper lebe, der einfach Limits hat und eine Seele habe, emotion, die hat that Gefühle, I need to deal with, Gefühle, mit denen ich mich auseinandersetzen and in muss. The year 2010, und im Jahr 2010 I was on fire. War ich voll im Feuer, habe Gemeinden für Jesus gebaut. Well, es lief alles sehr gut. Habe eine große Heilungskampagne gemacht. Every month thousands of people. Und jeden Monat haben wir tausende Leute erreicht. Week I was in Ukraine actually with Reinhard Bonke, who was a very close friend of mine. Und da war ich dann in der Woche mit Reinhard Bonke in der Ukraine, and der ein enger few Freund days war. Later I was on the stadium in Bern, Switzerland. Und eine Woche später war ich in Bern in einem Stadion. 30.000 Leute in der Hauptstadt. 30.000 people packed place, es fantastic. Es war voll. Like me. So mag ich more das. People there is, more I feel better. Umso mehr Leute, umso besser. But something happened. Aber etwas ist passiert. Few days later, ein paar Tage später floor, bin ich ja auf den Boden gefallen. And to make the long story short, und um die Geschichte kurz I zu machen, enter to a deep depression. Bin ich in eine tiefe Depression for 2 years, gefallen. Für 2 Jahre lang. Man of God, starker Mann great Gottes. Fruits, große Früchte. Having seen thousands and thousands of healings, und ich hab tausende Heilungen gesehen. And in 1 minute, und in einer Minute alles wurde dunkel. And it took me 2 years. Und es hat 2 Jahre gebraucht. I was out of the scene, ich war out of the job, ich war out of the business, aus einem the draußen. Hero is my wife. Sorry. The hero was my wife. Mein Held war meine Frau. Because she took care of my 4 kids. Weil sie hat sich um meine 4 Kinder gekümmert. She took care of me, who became like a vegetable. I lost my mind. Und sie hat sich auch um mich gekümmert. Had und ich war put me wirklich to a special clinic. Und ich musste auch in Kliniken gehen. And she took care of the church. Und sie hat auch sich um die and Kirche ministry, gekümmert und den Dienst. The stadium event. Die Stadion-Events. She had to deal all with that. Sie musste das alles and übernehmen. And it was like hell. We passed through hell. Es war wie durch die Hölle zu gehen. But God restored me. Aber Gott hat mich and wiederhergestellt. Und das teile ich in dem Buch auch mit. Our faith diese Spannung zwischen unserem Glauben und unseren menschlichen really Beschränkungen, wo wir so wirklich Gott brauchen. Book, und das Buch kannst du and finden. The book, and I will do very shortly, das andere Buch ist I put my 30 years of experience and revelation about healing to this book. Und meine Offenbarung über Heilung und Wunder habe ich alle in dieses Buch gesetzt. I waited for years to write this one. Ich habe jahrelang gewartet, dass ich das schreibe. I put all my revelation that I received from the Lord. Ich habe all die Offenbarungen, die ich vom Herrn empfangen habe. But also as the president of the International Association of Healing Ministries. Aber auch als Präsident der internationalen Gemeinschaft von Heilungsdienst. I know hundreds of healing ministries worldwide. Da kenne ich hunderte Heilungsdienste and weltweit. And I know them personally. Und ich kenne sie persönlich. And where I learned the most. Und wo ich das meiste gelernt habe. It's on the green room. war im, im Garderobe after oder im Hinterbereich nach between the conference, zwischen den Konferenzen, where I ask question, wo ich Fragen gestellt habe, weil ich hungrig und durstig I'm like bin. A little boy, still today. Ich bin immer noch wie so ein kleiner Junge. I want to learn everything. Ich möchte alles lernen. And I ask this question, und ich habe diese Fragen gestellt. Revelation that it's written nowhere. Und ich habe Offenbarungen empfangen, die from nirgendwo Oral steht. Roberts, who is now in heaven. Von Oral Roberts, der from jetzt im Himmel ist. Osborne. Von T.L. Osborne. Von Reinhard Bonnke. From people who are alive today, und auch von Leuten, die like noch Bill am Leben Johnson, sind. Who is a very close friend of wie mine. Bill Johnson, der auch ein enger Freund von mir ist. And others, und von vielen anderen. And I put everything on this book, und das habe ich alles in das Buch and geschrieben. Then my editor said it's already too big. Und dann hat mein Verleger gesagt, das ist schon zu I groß. Said, I don't care. Und dann habe ich gesagt, es ist mir he egal. Said, no, it's too expensive. Ja, das wird dann aber zu teuer. I said, I don't do a book for revenue. I do a book to share what God put aber in my heart. Aber habe ich gesagt, ich mache ein Buch nicht für Gewinn, sondern um das zu teilen, was Gott mir aufs and Herz gelegt hat. And I just put another place, another things with all the deep study, theological study about healing in the Bible. Und ich habe auch eine tiefe theologische Studie über Heilung in der Bibel da. It has been forward by Bill Johnson. You can get it. Und das Vorwort ist von Bill Johnson. And the good news for those who are here on this place. Und die für jeden, der you hier can ist, have your copy. Is outside on the bookstore. Draußen am Büchertisch kannst du die Kopie bekommen. For those who are not here, next time you need to come here. Also wenn du nicht hier bist, dann musst du das nächste Mal hierher kommen. When you come here. Weil du hast die Privilegien, wenn du hier bist. But you can find it on my website or on Amazon. Aber du kannst es auch auf meiner Website oder Amazon finden. And there were other things I want to share, but I want to go with the Word of God. Also es gibt noch andere Dinge, die ich teilen kann, aber ich will mit dem Wort Gottes weiter. Is there somebody here who has I see the Charcot? Do you know this sickness, Charcot? Gibt es jemanden, der diese Krankheit hat? Charcot-Sickness. Charcot-Krankheit. Melanit Charcot. Do you know that in English or in German? Somebody knows about that because sometimes. Kennt jemand diese Krankheit? I see the name Charcot. Ich sehe den Namen Charcot. I'm sorry. I don't know. I see it in the heaven. Lord, explain nicht, us what Charcot. Ich habe nur den Namen Charcot. I don't know Charcot. A disease of the joints. Eine Krankheit der Gelenke. From neurological neurologisch. Okay, das ist die Charcot-Arthropathie, ist eine Gelenkerkrankung, die als Folge von neurologischen Erkrankungen entsteht. Sie ist unter anderem mit einer gestörten Schmerzwahrnehmung verbunden. Dies wiederum hat zur Folge, dass Schmerzen bei einer Gelenkbelastung und Gelenküberlastung nicht oder nur mangelhaft wahrgenommen werden. Okay. So who has a joint problem? Maybe it's not the Charcot. You have a joint problem. In Jesus' name, I give this book. I release the anointing of the Lord. That when you will read it, the power will release, and you will be healed, my friend. In Jesus' name. In Jesus' name. Is there on this place a lady called Heidi? Gibt's hier eine Dame, die Heidi heißt? Heidi, I felt when I was speaking about this book, it has been forewarded by Heidi Baker. Es hat das Vorwort von Heidi Baker, deswegen habe ich irgendwie deinen Namen gehabt. Miracles will happen through your life. Wunder werden in deinem Leben passieren. Behind the stage, hinter behind den your life, hinter in deinem Leben. There is miracles who are waiting. Da gibt's Wunder, die auf dich come warten. Out of your life, die aus deinem Leben kommen werden. I pray that it will happen in Jesus' name. Ich bete, dass es passieren God bless you. Hallelujah. So let's go to the Bible. Also lasst uns in die Bibel gehen. 2. Chronicles 20:25. 2. Chronike 20 Vers 25. If we had time, we would read the whole chapter. Wenn wir die Zeit hätten, würden wir das ganze Because Kapitel it's an amazing lesen. Story. Weil es ist eine wunderbare Geschichte. But we will read just this verse. Aber wir wollen nur diesen Vers lesen. Which is written in verse 25. Und das ist in Vers 25. King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. Da kam Josaphat und sein Volk, um ihre Beute zu rauben. They found vast amounts of equipment, clothing and other valuables, more than they could carry. Und sie fanden unter ihnen sowohl Habe als Leichname und kostbare Geräte in Menge und sie plünderten sich, bis es nicht mehr zu tragen war. There was so much plunder that it took them 3 days just to collect it all. Und 3 Tage lang raubten sie die Beute, denn sie war groß. On the 4th day they gathered in the valley of blessing, which got its name that day because the people praised and thanked the Lord there. Und am 4. Tag versammelten sie sich im Tal Biraka, denn dort priesen sie den Herrn. Daher gab man jenem Ort den Namen Tal Biraka bis auf diesen Tag. And it is still called the valley of blessing today. Also es heißt Tal des Segens übersetzt. Lord God, thank you for your word. Herr, danke für dein Wort. Thank you, Holy Spirit, because you are in this place. Danke, dass du in diesem Ort bist. You are not only the presence of God. Es ist nicht nur not only the power, nicht nur die Gegenwart but Gottes, you, nicht Holy nur die Kraft, Spirit, sondern dein Heiliger you are Geist. The teacher. Du bist der Lehrer. And Jesus promised us, und Jesus hat uns that versprochen, the Holy Spirit, dass der Heilige Geist will remain everything coming from the Word of God. Will remain that Holy Spirit will remain Jesus the Word of God. Wird alles erhalten, was vom Wort Gottes kommt. And that the Holy Spirit und dass der is Heilige the Geist only one der Einzige will ist, be able to go deeply to the kingdom of God. Der in, mit dem wir tief ins to Königreich reveal Gottes gehen God's können, principle. Um Gottes Prinzipien and zu offenbaren. I pray Holy Spirit, und ich bete, Heiliger Geist, as I welcome you as the teacher, während ich dich als den Lehrer to touch our life, willkommen heiße, dass du unser Leben berührst und dass du unser that Leben transformierst, dass wir diesen Ort with verlassen a new, können fresh revelation, als mit einer neuen frischen Offenbarung, die uns helfen wird, unsere Mission zu erfüllen, wherever you're gonna send us, wo auch immer du uns hinsenden wirst. Ich bete und in the name of Jesus. Im Namen Jesus. Are you ready? Seid ihr bereit? I do believe, ich glaube, that there is a place, dass es da einen Ort called gibt, Beraka, der heißt Beraka, which means the valley of blessing, und das heißt das Tal des and Segens. As the Bible say, und wie die Bibel sagt, that it's still available today, dass es immer noch da I ist. I do believe that the Beraka Valley, glaube ich, dass dieses Beraka-Tal is available for you today. Für dich verfügbar ist heute. A place of blessing. Ein Ort des Segens. A valley of praise and worship ein to God. Tal von Anbetung where there und Lobpreis. Is sound of joy and victory. Wo der Klang der Freude und des Sieges ist. With supernatural provision. Mit übernatürlicher Versorgung. Of vast amounts of equipment. Über alles mögliche an Equipment. Clothing and other valuable. Kleidung und andere Werte. More Dinge. Than you can carry. Mehr als du überhaupt tragen kannst. And this provision und diese Versorgung is not coming from the Lord. Die kommt nicht vom Herrn. Directly. Direkt nicht direkt. It's not coming from heaven directly. Es kommt nicht direkt aus dem Himmel. It's provided by the Lord. Es ist vom Herrn but bereitgestellt. It's coming from the enemy's camp. Aber es kommt aus dem Lager des Feindes. That you have defeated. Dass wir, du besiegt hast in a supernatural way, auf übernatürliche Weise through God's supernatural manifestation. Durch Gottes übernatürliche Manifestation. And what's interesting, und was interessant the ist, valley of Beraka, which die, means the valley of blessing, das Tal Beraka, was heißt das Tal des Segens, is next to the wilderness and the city of Tekoa, ist in der Nähe der Wüste und der Stadt Tekoa. I never read or heard revelation about this chapter. Ich habe noch nie eine Offenbarung über dieses really Kapitel bekommen. Lord, es kam wirklich and vom Herrn. Praise the Lord for the revelation. Und ich danke dem Herrn für diese and I have a good news, my friend. Offenbarung. If you take time with the Lord, und ich habe eine gute Nachricht, wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst. The dry word. Das Wort, the dry word, das trockene Wort, can become a pure revelation, kann zu einer if you Offenbarung are hungry werden. And thirsty, wenn du hungrig und durstig and allow bist the Holy Spirit, und dem Heiligen Geist to give you the revelation, die Offenbarung that you zu geben, need for your family, die du für deine Familie brauchst, church, die du für diese Gemeinde brauchst, die du für diese Region brauchst. I went to the Bible. Ich bin in thank die Bibel so gegangen. My wife always said you need to take this towel with you. Meine Frau sagt immer, du musst dir Tücher mitnehmen und ich mache das but nie. But I'm glad here in Glory Life they provide one for aber me. Ich bin froh, dass hier you are the best welche, church. That's amazing. Bekommt. Das ist wunderbar. Tekoa. In Hebrew means the stockade. Heißt in Hebräisch stockade. Stockade. Palisade, la palisade. Ah, die it's palisade, like palisade oder ja. Palisade. Palisade. Perfect. Yeah. Palisade. Tekoa, Tekoa means the palisade. Tekoa heißt die Palisade. And Tekoa was surrounded by the wilderness. Und diese Palisade war umgeben von Wüste. And according to the dictionary, und im Wörterbuch heißt it's not because we are Christian we cannot open the dictionary. Nur weil wir Christen sind, heißt es das nicht, dass wir nicht auch mal ins Wörterbuch schauen können. Most of the time new words. Ich lerne oft neue Worte. So I have a dictionary that I open very often. Also ich habe da ein Wörterbuch, das ich sehr oft aufmache. According to the dictionary, also dem Wörterbuch a heißt stockade is a barrier formed from upright wooden posts or stakes. Da ist eine Palisade eine Blockade oder eine Mauer, die geformt ist von aus Holzstämmen. Genau. Ja. And especially as a defense against attack. Und die dient insbesondere als Abwehr vor Angriffen. So the inhabitants of Tekoa, also diese Einwohner von Tekoa lebten da mitten in der Wüste. Sie haben sich eine Befestigung gebaut. Haben sich da eine Befestigung gebaut aus diesen Palisaden. Und sie haben ihren Lebensbereich einfach von dieser Palisade umgeben. Und das hat sie zu einem Ghetto gemacht. Or like a prison. Oder wie in ein Gefängnis gebracht. What the Bible says. Und das sagt die the Bibel. People were living in Tekoa. Die Leute, die in Tekoa gelebt they haben, were in the wilderness, sie waren in der Wüste. And probably because they were smart, und vielleicht, weil sie schlau waren, intelligent like the German, schlau wie die Deutschen, they protect themselves, haben sie sich selbst geschützt because of the wild animals, wegen den wilden Tieren and also the enemies, und auch den Feinden. But what they didn't realize, aber was sie nicht verstanden by surrendering haben, their life, surrendering their lifestyle by a stockade, indem sie ihr Leben mit so einer Palisade eingezäunt haben, to go to Beraka, haben sie sich davon abgehalten, zu Beraka zu gehen, just next, was direkt neben ihnen war. They couldn't see Beraka, aber sie konnten es gar because nicht sehen, they were on the ghetto, weil sie in diesem Ghetto waren. My friend, I want to speak to you very honestly. Und ich möchte sehr ehrlich mit euch sein. And I pray that I will not hurt you. Und ich bete, dass ich euch because nicht verletze. Me, I love the church. Weil ich liebe die I'm Gemeinde. A man of church. Ich bin ein I love Mann to reach der Gemeinde. The unreached. Ich liebe es, die Unerreichten zu erreichen. Like aber die lokale Gemeinde ist für mich das because Wichtigste. It's the body of Christ, weil es ist der Leib and Christi. By the way, if you are not part of a church, und wenn du nicht Teil der Gemeinde bist, you need to find a local community, dann musst du eine lokale Gemeinschaft where you get finden, involved, wo du dich einbringen kannst. And where you get involved actively. Wo du dich aktiv einbringen if kannst. You have not a local church, wenn du keine lokale Gemeinde be sure hast, to find one, dann musst du eine finden. And I want to tell you, we will never find the perfect church. Und ich sag dir, du wirst nie die perfekte because Gemeinde if you finden. Find one, wirst. Weil wenn du eine findest, a perfect church, die perfekte Gemeinde, please call me, I will join this church. Dann ruf mich an, weil dann werde ich da auch but hinkommen. Also I have a good news for you, aber ich habe auch gute Nachrichten or maybe für dich. A bad news. Oder vielleicht auch the schlechte moment Nachrichten. You will join this perfect church, in dem Moment, wo du diese perfekte will Gemeinde no more be perfect. Der Beitritt because wird sie nicht none mehr perfekt of us are sein. Perfect. Weil niemand von uns ist perfekt. But the church is vital. Aber die Gemeinde ist now, entscheidend. I do believe, ich glaube, the church, especially in Europe, die Gemeinde, insbesondere in as Europa, they have been passing through wilderness, während sie einfach durch diese Wüste gegangen they have sind, been for centuries or for years in the wilderness, die waren Jahrhunderte oder jahrelang in der with demonic Wildnis, attacks, wild animals, mit dämonischen Angriffen, wilde Tiere, but also crazy things happening, aber auch verrückte Dinge, die passiert sind. We built around us a stockade, und wir haben einfach so eine Palisade um uns herum gebaut. And it became today, und es hat dazu geführt, real ghetto, dass es zu einem wirklichen Ghetto geworden ist, wo es funktioniert. It's walking. The ghetto is walking. We das can Ghetto live. Funktioniert. Wir können da leben. And we have all our habits how to do it. Und wir haben all unsere Gewohnheiten, wie we wir es machen. We can do the things in the ghetto. We can yeah. exchange things and. Wir können uns wir verhalten im Ghetto we und wir können alive, Dinge austauschen. Wir sind am but Leben. It's a ghetto. Aber es ist ein Ghetto. And I have a good news, my friend. Und ich habe eine gute Nachricht. The ghetto is not our place to stay. Das Ghetto ist nicht der Ort, an dem wir bleiben sollen. Because there is Baraka in front of us. Weil da ist diese Baraka in front von uns. This valley of the blessing. Das Tal des Segens. And we are in a season. Und wir sind in einer Zeit, where the Lord will bring us out of Tekoa. Wo der Herr uns aus Tekoa rausbringen wird, wilderness, wo die Wüste ist and also stockade. Und auch diese Palisaden. He want to bring us out of the wilderness, er möchte uns aus diesen out of the desert, aus der Wüste herausbringen, because there is this place of blessing. Weil da dieser Ort des Segens ist. Ich möchte zu euch allen sagen, die hier heute when Morgen I see sind, in the spirit, wenn ich im Geist schaue, even if you are in this amazing, beautiful church, selbst wenn ihr Teil dieser wunderbaren where Gemeinde God's glory seid, is manifesting, wo Gottes Herrlichkeit sich manifestiert. I see many people who are desperate, es sehe ich viele, die verzweifelt because you are sind, lacking a desert time, weil ihr diese Wüstenzeit vermisst. Weil ihr und seid hungrig and und you durstig. Want to a new place. You want something new. Und ihr möchtet etwas Neues. I want to tell you something. Und ich möchte euch etwas sagen. The solution is not to leave the church. Die Lösung ist nicht, die Gemeinde the zu verlassen. Solution is to leave you Tekoa. Die Lösung ist, Tekoa zu verlassen. Und diese Palisaden, die du um dich gebaut hast, niederzubrechen. Und das fängt in deinem Kopf an. Und während du diese Palisaden zerbrichst, wirst du sehen, dass vor dir da ist das Tal Beraka. Es ist nicht weit weg. Es ist nur außerhalb. You jump or you break the stockade and just there is the valley of Beraka. Du brichst diese Grenzen. I can tell you if you can get this revelation today. Ich sag dir, wenn du diese Offenbarung heute bekommst, you will enter a new time in your life. Dann wirst du eine neue Zeit in deinem Leben eintreten. Where it will be joy and victory in your family. Wo da Freude und Sieg in deiner Familie sein wird. Segen des Herrn. With this provision that you are looking for years. Die Versorgung, die du schon seit Jahren suchst. Provision for your soul. Versorgung für deine Seele. Provision to find a husband and a wife. Versorgung, um einen Mann oder eine Frau provision zu finden. Versorgung, um Kinder you zu kriegen. Need to come out of your Tekoa. Du musst aus deinem Tekoa rausbekommen. Brech diese Palisaden. Go to this valley of Beraka. Und geh in dieses Tal Beraka. Now, how can we do that? Wie können wir das machen? By reading this story. Indem wir diese Geschichte it teaches lesen. All what we have to do. Es lehrt uns alles, was wir I've wissen discovered müssen. Since I coming now very often in Germany, wo ich jetzt öfters nach Deutschland komme, habe ich gelernt, German, they like the preaching with punkt. Sie mögen, wenn man es mit Punkten predigt. It's not like in France. France is more like artistic. In Frankreich ist es mehr so but artistisch. As I'm in Germany, aber in Deutschland, I will preach like German. Da predige ich so wie Deutsche. Eins. Also Punkt 1. There is armies of enemies that are declaring war against the believers. Also es gibt Armeen des Feindes, die den Gläubigen den Kampf erklären. The king Jehoshaphat was a good king. Der King Jehoshaphat war ein guter he was König. Following the Lord. Ist dem Herrn nachgefolgt. The only trouble he did few mistakes on his life. Er hat ein paar Fehler in seinem Leben aber gemacht. And that you can read what the things he did. Und das kannst du da nachlesen. But it was a good kingdom. Aber es war ein guter Königreich. And as he was traveling to the places and cities, he was establishing things that was a blessing for the country. Und während er da in seinem Land rumgereist ist, hat er Dinge etabliert, die gut waren but für das Land. Armies of Moabites, Ammonites and all kind of night they came against him. Also Armeen von Moabitern, Ammonitern, allmöglichen Itern kamen gegen and they sie. Declare war to him. Und sie haben ihm den Krieg erklärt. I do believe we are in a season. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, where the devil has declared openly the war against the believers. Wo der Teufel offen den Krieg gegen die Gläubigen erklärt in the past, hat. He was hiding himself. In der Vergangenheit hat er sich noch irgendwie versteckt. Und du brauchtest eigentlich Offenbarung, um zu sehen, ob es der Teufel today, ist oder nicht. The devil is playing openly and everybody can see that's the devil. Heute ist der Teufel sehr offen und jeder kann sehen, dass es der you Teufel can, ist. I can give you a list of things of what he's doing today. Ich kann dir eine Liste von Dingen geben, die er heute even the tut. Non-believers, they see that's not normal. It's demonic. Sogar die Ungläubigen sehen, das ist nicht normal. Like das the COVID, it was not Chinese product. Wie das Covid, das waren jetzt nicht ein chinesisches it was a Produkt. Pure product from hell. Es war ein Produkt aus der Hölle. Who killed millions of people. Das Millionen von Menschen divided gekillt hat. Even the church. Und das sogar die Gemeinde gespalten hat. Destroyed the economy. Die Turbulenzen gebracht hat, die Wirtschaft where geschadet we tried hat. To recover from that. Und wir versuchen uns davon zu erholen. And that was openly the devil. Und das war ganz offensichtlich der Teufel. The war in Ukraine. Der Krieg in der Ukraine. It's not just a political issue. Es ist nicht nur ein politisches I'm not stupid. I know there is politische some political Sache. Ich weiß, da gibt es auch politische but Themen it's drin. The demon, the devil, aber es ist der Teufel, who want to destroy this generation, der diese Generation zerstören will. By bringing wars, indem er Krieg bringt. Bringing turbulences, indem er Turbulenzen bringt. And I can give other list, und ich kann die Liste fortführen. If we speak, I don't know how much we can speak here in Germany. Wenn wir darüber sprechen, weiß but nicht, wie viel in Deutschland speak sprechen. About some sexual issues. Wenn ich über gewisse sexuelle Themen rede. In my country I will be in trouble. Werde ich in meinem Land Probleme bekommen. I can no more go to say clearly what the Bible says. Ich kann nicht mehr ganz klar sagen, was die Bibel sagt. I need to be careful. Ich muss da vorsichtig in sein. In Europe I know some people who are in prison because of that. In Europa kenne ich Leute, die deswegen auch im Gefängnis but sind. But I can tell you it's demonic. Aber ich kann dir sagen, das ist dämonisch. Today more than 60% of the young people in France below 20 years old. Today in France, heute in Frankreich, 60% mehr als 60% of the young people below 20 years old, der jungen Leute unter 20, they define themselves as not a clear sexual person. Definieren sich selbst als keine klare sexuelle Person. One morning they wake up, they say, I feel I'm a man. Eines Tages stehen sie auf und sagen, ja, ich fühle mich wie ein Mann. Drawer, they put the clothes for, like a man. Und dann gehen sie in ihren Schrank, ziehen sich and an wie ein Mann. Like a man. Und dann verhalten sie sich wie ein and Mann. They have sex like if they were a man. Und dann haben sie Sex, wie wenn sie ein Mann the wären. Next morning, am nächsten Tag they stehen wake sie auf. Themselves, they wake themselves, wachen sie auf. And they feel they are a lady. Und denken, sie sind eine so Frau. They put a dress, they put makeup, und dann ziehen sie ein Kleid an, machen Make-up. Like und dann verhalten sie sich wie eine Frau. And they are lost. Und sie sind verloren. They don't know anymore who they are. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. And sometimes they are homosexual. Und manchmal sind sie homosexuell. Sometimes they are other things. Manchmal sind sie andere they Dinge. Are lost. Sie sind verloren. My friend, we need to come back what the Bible says. Wir müssen zurück zu dem, and was we die will Bibel find sagt. The way. Und dann wirst du den Weg finden. And I'm telling you, und ich sage euch, even in normal people, sogar normale Leute, they say it's not normal what's happening. Die sagen, das ist nicht mehr normal, it's was da passiert. Stupid. Es ist dumm. It's demonic. Es ist dämonisch. One of my neighbor who is not Christian. Einer meiner Nachbarn, der ist gar kein Christ. He came recently to me and said, "What do you think about that?" Er kam zu mir und hat gesagt, was denkst du darüber? This June, where we celebrate some people who want to force the society to be like them. Diesen Juni, wo wir einfach diese ganzen Sachen feiern. You know which kind of people they force us to be. Du weißt, I don't need to say it here. You know exactly. Ich muss es gar nicht aussprechen. Du just weißt, was ich meine. Just go to look the flag everywhere. Du siehst and die Flagge exactly. Überall und du weißt genau, was gemeint and ist. And they are no more willing that we accept them. Und sie sind nicht einfach nur, dass wir they sie akzeptieren. They are doing today propaganda. Sie haben auch Propaganda, to tell us that um we are uns zu sagen, normal, dass wir nicht normal if sind. We are not like them. Wenn wir nicht so sind wie die. The big choir in San Francisco, very well known. I will not say the name because I don't want to be in trouble. Ein bekannter Chor in San Francisco. They released a brand new song. Haben ein neues Lied rausgebracht. We're gonna convert our kids to become like us. Und die haben gesagt, wir werden unsere Kinder konvertieren, with dass sie the so werden wie wir. If you understand what I want to say. Wenn ihr versteht, was I want ich meine. To tell you something. Ich möchte euch etwas sagen. It's not normal. Das ist nicht it's normal. Demonic. Das ist dämonisch. And that's the devil. Und das ist der Teufel. And truly he want to destroy this generation. Und er möchte diese Generation zerstören. The Bible says in John 10:10. Die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10. The thief's purpose is to steal, kill and destroy. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. But God's will, aber Gottes Wille, God's purpose, Gottes Bestimmung, is to give to this generation, ist diese Generation it's to zu give geben, you a rich and satisfying life, dir ein reiches und zufriedenstellendes Leben zu geben. My friend, I can tell you, ich kann dir sagen, if you don't realize, wenn du es you nicht need verstehst, to awake yourself, dann musst du aufwachen. We are under demonic oppressions like never before. Wir sind unter dämonischen Angriffen wie nie zuvor. The devil is moving like never before. Der Teufel bewegt sich wie nie zuvor. And he is not playing his best cards. Und er spielt nicht seine besten Karten he's aus. Playing his last card, er spielt seine because letzten Jesus Karten Jesus is aus. Coming back very soon. Weil Jesus wird bald wiederkommen. And he knows he will be the devil will spend eternity with the demons in hell. Und der Teufel weiß, dass er die Ewigkeit mit seinen Dämonen in der and Hölle verbringen. That's the reason we need to preach the gospel to this generation. Und deswegen müssen wir dieser Generation das Evangelium verkünden. That they can turn and put their faith in the Savior. Dass sie sich umkehren können und ihren Glauben in den Retter setzen können. Und dass sie vom Teufel and from all these demonic things, und von all diesen dämonischen Dingen. I need to share that. I never share that publicly. Ich muss das mitteilen, ich habe das noch nie but geteilt. I feel very strongly, I don't want to stay on this point. Aber ich will sagen, ich möchte auf diesem Punkt bleiben. But I do believe you are in a country. Ich glaube, ihr seid in einem Land, where you have a choice, wo ihr eine Entscheidung and habt. If you take your place, und wenn ihr euren Stand einnimmt, you can change history. Könnt ihr die Geschichte if you verändern. Don't take your place, wenn ihr euren Stand nicht it einnimmt, can become a tragedy again. Dann kann es zu einer Tragödie I was few werden. Months ago in Bethel, Reading. Ich war vor ein paar Monaten in Bethel, in I was Reading. Preaching to the students, ich habe zu den it's Studenten a big gepredigt. Bible school. There are like 2000 students, das sind Bibelschulen, die haben so 2000 and on Studenten. That day, actually, they put the first two, 3 years all together on the stadium to und die, the die haben conference einfach place. Von den allen Klassen, die alle zusammengekommen I was preaching. Und ich habe gepredigt. God's glory came. Und Gottes Herrlichkeit kam. Power of God moved. Die Kraft Gottes and hat sich I bewegt. To pray for people. Und dann habe ich für and Leute gebetet. Und die Kraft hat sie berührt. I was to the crowd. Und dann bin ich da angekommen. Touched durch die one man specially. Und ich habe einen he Mann berührt. Like electrified. Er war, hat wie wenn er Elektroschocks bekommen hätte. Elektroschock bekommen. Yeah, that's good. He was touched by the power of God. Er wurde von der Kraft Gottes berührt. Moved like meters away. Er ist meterweit weggelaufen. And I was still praying. Und ich habe immer noch gebetet. And then suddenly another guy. Und dann back, electrified. War wieder so elektrifiziert. And then I was praying further, so. Und dann bin ich weitergebetet. Die Gegenwart and Gottes then another war guy, da. Suddenly back, electrified. Und dann noch ein Typ, der and so for me it was like wurde. Not normal. Und für mich war I das said, nicht who normal. Are these three boys, sir? Und ich habe gesagt, wer sind diese drei like Leute? Place, und es waren 3000 Leute I said, who da are drin. You? Who are you? Who are you? Und ich habe gesagt, wer bist du, wer bist du, wer bist du? And they say, we are from Germany. Und die haben gesagt, wir sind von Deutschland. They were not together. They were in the crowd. Die waren nicht zusammen. Die waren einfach irgendwo but in der Menge. I saw the power of God on them like none of the other aber die people. Kraft Gottes war auf denen wie auf keinem anderen. I say every German student come on the stage. Und habe ich gesagt, jeder deutsche Student kommt nach vorne. I was shocked. Ja, ich war schockiert. 150 students, German people were on the stage. 150 deutsche Studenten sind nach vorne gekommen. Hungry and thirsty for the power of God. Hungrig und durstig nach der Kraft Gottes. And I lay hands on them and the power of God hit all of them. Und ich habe ihnen die Hände aufgelegt und die Kraft Gottes hat sie alle getroffen. Over them. Und ich habe über ihnen prophezeit. And the Lord spoke to me. Und der Herr hat mir gesagt, he said, Jean-Luc, you need to say to Germany, and I never say that publicly. Und er hat gesagt, ja, Jean-Luc, du musst das zu Deutschland sagen. Und ich habe das noch nie word, gesagt. I called my son-in-law, Markus. Und als ich das Wort empfangen habe, habe ich meinen Markus, Schwiegersohn Holy Spirit angerufen. Night, you need to emphasize in Germany. Und habe gesagt, Markus, mit der Holy Spirit, nein, musst du das betonen in Deutschland. Because you are in a situation today in your country where you need to take the ground, otherwise we go to a disaster. Weil du in der Situation bist in Deutschland, wo ihr euren Stand einnehmen müsst, oder es wird ein Desaster. And the Lord spoke to me and said, if you don't allow the power of the Holy Spirit, his presence, his glory of the Spirit invade this country. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht erlaubt, dass der Heilige Geist in seiner Kraft und seiner Gegenwart dieses Land ins Land kommt. The Spirit that brought the continent and the whole world to the Second World War. Dann wird der Geist, der dieses Land und den ganzen Kontinent in den Zweiten Weltkrieg geführt hat, is rising and it will raise stronger than before. Wird er wieder aufstehen und er wird aufstehen stärker als je zuvor. So my friends, I invite you. Also Freunde, ich lade euch ein. To come out of your Tekoa. Kommt auch aus Tekoa heraus. To stop to please to enjoy yourself in your ghetto. Einfach euch in eurem Ghetto so wohl zu and fühlen. And to go to your Beraka Valley. Und geht in dieses Beraka-Tal. Where the God's glory will be manifested. Wo Gottes Herrlichkeit sich manifestieren in a new way. Wird. In einer neuen Art when und Weise. We were singing Europe shall be saved. Als wir gesungen haben, Europa soll beautiful errettet song. Werden. Wunderschöner I Song. I felt a new substance of the glory that I don't know. Habe ich eine neue Substanz der Herrlichkeit gefühlt. And that's what kannte. I want. Und das ist, was I want the full new manifestation of ich God's glory. Die volle Manifestation Gottes I don't Herrlichkeit. Want to get stuck in the stockade place. Ich möchte nicht einfach in diesen Palisaden where we experience the presence of God. Sein. Where we experience the presence of God, where we have seen the glory of God, where we even have seen miracles and healings, but I can tell you outside your Tekoa place, there is a place called Beraka, and part of Beraka it's revival, and that's what God wants to do in your life, what God wants to do in your country, he wants to pour out his spirit upon all flesh. Sein Geist auf alles Fleisch ausgießen. Multitude of multitude will give their life to und Jesus. Die Menge wird ihr Leben Jesus geben. And it will be a wonderful sound of victory. Und es wird ein wunderbarer Klang des Sieges sein. Punkt Nummer zwei. Ask the Lord for his guidance and help. Bitte den Herrn für seine Führung und Hilfe. When Jehoshaphat heard about the news of the armies coming against him. Als Jehoshaphat von den gehört hat, dass die Armeen gegen ihn kommen. In verse 3, the Bible says he was terrified by the news. In Vers 3 heißt es, dass er in Furcht war vor diesen Neuigkeiten. And regarding what's happening today, we can be terrified by what the devil is doing. Und bei dem, was heute passiert, können wir auch manchmal Angst bekommen. But bei dem, was I have tut. A good news. Aber ich habe die gute Nachricht. What Jehoshaphat did, we can do it the same. Was Jehoshaphat getan hat, das können wir auch tun. He written in the verse 3. Es heißt in Vers 3. He begged the Lord for guidance. Er hat beim Herrn um Führung gebeten. And he also ordered that everyone in Judah begin to fast. Und er hat auch angeordnet, dass jeder in Juda beginnt zu fasten. So in the verse 4 is written people from all the towns of Judah. In Vers 4 heißt es dann Leute von der ganzen Stadt in Juda. Seek the Lord's help. Haben die Hilfe des Herrn gesucht. And Jehoshaphat cried out. Und Jehoshaphat hat ausgerufen. He said, Lord, you are the ruler of all the kingdom of earth. Und hat gesagt, Herr, du bist der Regierer von all den Königreichen der Welt. Du bist kraftvoll und mächtig. And no one can stand against you. Und niemand kann gegen dich stehen. I have a good news, my friends. Ich habe gute Nachrichten. No one can stand against the Lord. Niemand kann gegen den Herrn bestehen. No demonic spirit can stand against God. Kein dämonischer Geist kann gegen den no Herrn bestehen. No neighbor, no evil people can stand against God. Kein Nachbar, keine bösen Menschen können gegen Gott But stehen. But we need in this season to be like Jehoshaphat. Aber in dieser Zeit müssen wir sein wie Jehoshaphat. In the verse 12 he said In Vers 12 heißt es: Oh our God, oh Gott, won't you stop them? Wirst du sie nicht aufhalten? We are powerless against this mighty army. Wir sind kraftlos gegen diese Armee. And we don't know what to do. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. We are looking for you help. Wir suchen nach deiner My Hilfe. My friends, I invite you in this season. Ich lade euch ein in dieser Zeit. To become again humble like Jehoshaphat. Werde demütig wie Jehoshaphat. And it's not just for the old ladies. Und das ist nicht nur für die alten Damen. Who have a ministry of intercession. Die einfach einen Fürbittedienst haben. But it's for everybody, like it was written. Sondern es ist für jeden, wie es auch da heißt. Including the children. Auch die Kinder. Including the men. Auch die Männer. Including the woman. Auch die Frauen. Everybody. Jeder. Is what it's written in the Bible. Read this chapter 20. Es steht in der Bibel. Everybody went on their knees. Jeder ging auf seine Knie. And they cry out to the Lord. Und sie haben zum Herrn ausgerufen. For God's help. Für seine Hilfe. I do believe we are in a paradox season. Ich glaube, wir sind in einer paradoxen Situation. In one way, that will be the next point. In einer Weise, das ist der nächste Punkt. We need to take our place. Nein, müssen wir unseren Stand einnehmen. We need to confront the devil. Und müssen den Teufel konfrontieren. In the other way, we need to go to our knee. Aber auf die andere Weise müssen wir auf unsere Knie ourselves. Gehen. Und uns demütigen. To leave our arrogancy. Um unsere Arroganz That I said for the church. Und das sage ich zur Gemeinde. We became so arrogant for years. Wir sind jahrelang so arrogant Believing gewesen. We know what we have. Und dass wir gedacht And that haben, we wir are wissen, the only was wir haben. One who get the truth. Und dass wir die einzigen sind, die die Wahrheit I'm glad kennen. It's not here. Ich bin froh, dass But wir, in my country, most of the places is like that. Aber in meinem Land ist es in den meisten And Orten I don't so judge. Gewesen. I just see it. Und ich verurteile es nicht, aber ich sehe das einfach. Ich sehe da manchmal meine eigene Einstellung. Dass ich denke, dass ich der Beste bin. Und ich habe den Weg gefunden, wie man Gemeinde machen muss. Friend, we need to humble ourselves. Aber mein Freund, wir müssen uns When demütigen. We discover that in Europe today, wir entdecken, dass in Europa heute every year, 2 million people quit Christianity. Jedes Jahr verlassen 2 Millionen Leute das Christentum. Every year, that's jedes what Jahr, the news say. Das heißt es in den Nachrichten. Hundreds of churches are destroyed. Hunderte von Kirchen sind zerstört. To become hotel or some mosque. Und werden dann zu Hotels oder irgendwelchen Moscheen sogar. The devil want to destroy our continent. Der Teufel möchte unseren Kontinent zerstören. And he want to bring trouble. Und er möchte Probleme in the bringen. Economy. In die Wirtschaft. But starting regarding our roots. Aber und unsere Wurzeln zerstören. Europe is a Christian continent. Europa ist ein christlicher Kontinent. Oh, I don't say that religion was good. Ich sage nicht, dass Religion gut war. Most of the trouble came because of religions. Viele der Probleme kamen durch Religion. But we don't want religion in Europa. Aber wir wollen keine Religion we want to in go Europa. Back to our knee. Wir wollen zurück And auf to unsere turn Knie our eyes to God, und unsere Augen zu the Jesus creator of zu our continent. Der Erschaffer The creator of the Germans, dem Erschaffer der Deutschen. And we will call upon his name, und wir wollen seinen Namen and say, rufen. Lord God, und wir wollen sagen, Herr Gott, we are in trouble in Germany. Wir haben Probleme in Deutschland. We are in trouble in the health system. Wir haben Probleme im Gesundheitssystem. We are in trouble in the political realm. Wir haben Probleme we in der have Politik. Trouble in the economy. Wir haben Probleme we in der have Wirtschaft. Trouble with the families. Wir haben Probleme in unseren we Familien. Are in major trouble. Wir sind in großen and Problemen. We beg you, und wir bitten for dich, you guys, für deine Führung. We cry out, wir rufen aus for you help, nach deiner and Hilfe. We know, Lord God, und wir wissen, Herr, that you will defend us, dass du uns because who can stand against you? Weil wer kann gegen dich stehen? And we gonna win, und wir werden gewinnen, as you are with us, wenn du mit uns but bist. On our knees, aber wir sind auf unseren Knien. We recognize that without you, wir erkennen wir an, dass ohne we can dich do nothing, wir nichts tun können. I feel können. Very strongly to tell you, friends. Ich fühle stark, dass ich Some euch of your soll. Families are under demonic spirit trying to destroy you. Einige eurer Familien sind unter dämonischen Geistern, die euch zerstören I wollen. Highly appreciate the psychiatrist and the psychologist. Ich habe eine große Wertschätzung für Psychologen und Psychiater. The psychiatrist is the one who helped me when I was at the hospital. Weil der Psychiater hat mir auch geholfen, als ich damals I thought im it Krankenhaus was for war. The others. I needed it. It helped me a lot. Ich dachte, es wäre nur für die anderen, But aber I ich want to gebraucht. Tell you something. Aber ich möchte was sagen. It's not a psychiatric or a psychologist who can defend you from the demonic spirit. Aber der, ich sag dir was, der Psychiater oder Psychologe kann dich nicht von den dämonischen Attacken verteidigen. Nur der Herr kann das tun. And if you want your wedding, your marriage to get saved, und wenn du deine Ehe, dass sie gerettet werden, go back to your knee, dann geh zurück auf deine Knie, with your wife and your husband, mit deiner Frau oder deinem Mann, and cry out to the Lord, und ruf zum Herrn. You want to have back peace in your family, dass du den Frieden in deiner Familie wieder hast. The valley of Beraka, das Tal der is for your family, ist auch für deine Familie. Where there is joy when you are together, wo da Freude ist, wenn ihr zusammen seid. Peace when you eat, wo Frieden your ist, wenn Wiener Schnitzel and Pommes frites. Euer Wiener Schnitzel und Pommes frites. Where there is the presence of God, wo die Gegenwart Gottes where there ist. Is creativity, wo Kreativität where everybody ist. Feels safe at home, wo jeder sich sicher some fühlt. Some of you it's hell. Für manche ist es die Hölle. But I have a good news. Aber ich habe gute Nachrichten. The enemies, die Feinde, were der Feind, used by God, der Feind wurde von to Gott benutzt, bring them out of Tekoa to go to Beraka. Um sie aus Tekoa heraus nach Beraka zu bringen. I have a good news. The enemies that are coming against us. Ich habe gute Nachrichten. Die Feinde, die gegen the uns kommen. The Lord will turn this evil. Der Herr wird das Böse so umdrehen. To great for our life. Um für unsere Leben. The enemies who is trying to destroy your life. Der Feind, der dein destroy Leben zerstören your family wollte. Or your businesses deine Familie or your finances. Oder dein Geschäft wird zerstören wollte. If you go to the Lord, wenn du zum Herrn gehst. You ask for his guidance. Und um seine Führung bittest. Und für seine, um the seine Hilfe bittest. Will turn this situation, wird der Herr diese Situation to bring umdrehen. You out of Tekoa, um dich aus Tekoa herauszubringen. Und dass du nach Beraka gehst. Das ist der Grund. I'm happy for the season we are in. Deswegen bin ich glücklich über diese Because Zeit, in der the time wir of Tekoa is over, weil die Zeit von Tekoa vorbei we enjoy ist, in ourselves, wo wir einfach in uns selbst wonderful waren. Things, diese wunderbaren but Dinge. We forget, aber wir haben vergessen, that there is a land to take, dass es ein Land ist, there is a gibt, das wir einnehmen land that the Lord promised to us. Dass es ein verheißenes I Land want to ist. Honor this church, und ich möchte diese Gemeinde ehren. I know some churches like you who are very about God's glory. Ich kenne einige Gemeinden, die so über es mit Gottes but most of them, they are stuck in the past. Aber viele von ihnen sind auch in der Vergangenheit gefangen. And they don't consider important to bring the gospel outside. Und sie finden es nicht wichtig, das Evangelium nach draußen zu tragen. And I do believe part of destroying the stockade. Und ich glaube, Teil davon, diese Palisaden is what zu zerstören, you have done this week. Ist das, was sie diese Woche getan haben. It's not just to stay among ourselves enjoying the presence. Es ist nicht nur unter uns selbst zu bleiben und die Gegenwart zu genießen. Looking for his glory. Und nach seiner Gegenwart zu schauen. Because God's glory. Weil Herr Gottes Herrlichkeit wird stärker when sein. When we are on the battlefield. Wenn wir im where we will see truly the manifestation of the Lord. Wenn wir im Kampffeld sind, wenn wir die Manifestation Gottes sehen. Sorry? Where is not goosebumps? Das sind nicht nur Gänsehaut, but it's really the enemy destroyed. Sondern das ist wirklich der Feind, der zerstört wird. Auf eine übernatürliche what Weise. What you've done by going outside. Und dadurch, dass ihr rausgegangen seid. Going to the outreach. Zu den Einsätzen being gegangen seid. Who you are and God called you in a specific way. Dass ihr der gesagt hat, der Gott euch berufen hat which zu sein. Which is beautiful. Was wunderbar ist. But going outside for outreach. Aber wenn ihr auf diese Einsätze it's geht. It's one of the things that we destroy. Dann ist das eine dieser Sachen, die diese Palisaden that you can zerstört, move and go forward. Dass ihr vorwärts gehen könnt. I will go very fast because my time is over. Even they told me you are hungry for more. Me, I'm hungry for Wiener Schnitzel. Also ich muss jetzt weitermachen, denn ich. Which is not the truth because I have to weiß, go to Switzerland. Hungrig nach Punkt 3. Punkt 3. The spirit of the Lord will come upon you. Der Geist des Herrn wird auf dich kommen. As you will go on your knees. Wenn du auf deine Knie crying gehst, out to the Lord. Zum I'm Herrn rufst. Sorry that I'm coming back to this point. Und ich muss noch mal zurück it's zu diesem really Punkt. The key. Es ist wirklich der Schlüssel. The coming days. In den kommenden Tagen. Is not by soaking. Es ist nicht nur soaking. It's by going on your knees. Es ist, indem du auf deine Knie crying gehst out to the Lord. Und zum Herrn ausrufst. Being honest regarding the situation. Und ehrlich bist du über die Situation. And if you are not in trouble, und wenn du nicht in, pray for your country. Keine Probleme pray hast, for dann the other families. Bete für dein Land, bete für die pray anderen Familien. For Russia and Ukraine. Bete für Russland und Ukraine. If God doesn't stop this situation, wenn Gott diese Situation nicht we aufhält, are in major trouble. Dann haben wir richtige Probleme. I prophesied that 5 years ago. Und das habe ich vor 5 Jahren schon so prophezeit. We cannot just watch the news. Also wir können nicht einfach we die Nachrichten schauen. To cry out to the Lord. Wir müssen zum and Herrn again, rufen. It's not just ladies. Und es ist nicht nur die Frauen. The man you are concerned to pray and fast. Die Männer müssen auch beten und fasten. Fasting is a key. Fasten ist auch ein Schlüssel. I invite you to pray and fast. Ich lade euch ein, zu beten and und you will zu see fasten. God's glory. Und dann werdet ihr Gottes Herrlichkeit sehen. Und als sie das getan haben, all the men of Judah, all die Männer von Judah, stood before the Lord with their little ones, standen vor dem Herrn mit ihren wives kleinen, and children. Mit ihren Kindern. That's und verse Frauen. 13. That's verse 13. Das ist Vers 13. On that moment, und in dem Moment, on the verse 14, im Vers 14, the Spirit of the Lord, der Geist des Herrn, came upon one of the men standing there. Kam auf einen der Männer, der da, die dort standen. His name was Yahaziel. Sein Name war Yahaziel. I want to tell you something. Ich möchte euch etwas sagen. The Lord will use everyone on this place. Der Herr wird jeden an diesem If Ort you verwenden. Go to your knees, wenn du auf deine Knie gehst, call upon the Lord, zu ihm rufst, beg for God's guidance, und nach seiner Führung bittest, asking help to the Lord, ihn um Hilfe bittest, the Holy Spirit will come over you. Dann wird der Herr über dich kommen. You want more of the Holy Spirit? Willst du mehr vom Heiligen Geist? Go to your knees. Dann geh auf deine Start Knie. To cry, pray in a different way than you prayed 20 years ago. Dann und fang an zu rufen und zu beten auf eine andere Weise, als du bisher gebetet hast. We are in a season where we can no more pray like 20 years ago. Wir sind in einer Zeit, wo wir nicht mehr beten können wie vor 20 Jahren. There is a sense of emergency. Da gibt's einen Sinn der Dringlichkeit. The Bible says in the last days. In der Bibel heißt es in den they letzten will Tagen. Be trouble, wars, rumors. Dann werden Probleme sein, Kriegsgerüchte. And that's where we are today. Und das ist, wo wir sind. And that's for the body of Christ. Und das ist für den Leib Christi. We need to call upon the Lord. Wo wir den Herrn anrufen müssen. But not just to call in a dry way. Aber nicht nur so auf trockene Weise anrufen. Expecting that the Holy Spirit may come upon us. Sondern erwarten, dass der Heilige Geist auf uns will come upon us. Und wenn er auf uns kommt. With fresh revelation. Mit frischer Offenbarung. With solution. Mit Lösungen. And where he will come upon you. Und wo er auf dich kommen wird. To release upon your life. Um auf deinem Leben etwas freizusetzen. A spirit of boldness. Ein Geist der Kühnheit freizusetzen. My friend, you want to be bold? Möchtest du kühn sein? You don't want to get discouraged? Möchtest du nicht entmutigt sein? Go to your knee. Dann geh auf deine and Knie expect the Holy Spirit, und erwarte den Heiligen Geist, who will come upon you, der auf dich kommen the same wird. Way he came upon this man. Und wie er auf diesen Mann gekommen and when ist. He get visited by the Holy Spirit, und wenn du vom Heiligen Geist besucht on wirst, his knee, auf deinem Knie, he stood up, dann and steh he auf. Turned to the king. Dann stand er he auf und ging to the zum people. König. Und he turned to his family. Er ging zum Volk und zu seiner and he Familie. Said in the verse 15, und dann sagt er in Vers 15, don't be afraid. Habt keine Furcht. Don't be discouraged by this mighty army. Seid nicht entmutigt von dieser großen Armee. For the battle is not yours. Denn der Kampf ist nicht euer. But it is God's one. Sondern er ist von Gott. I really believe the Holy Spirit will come upon the church. Dass der Heilige Geist auf die Gemeinde kommen wird. And we will stand. Und wir werden stehen. As one body. Als ein Leib. Speaking to our government. In unsere Regierung reinsprechen. Speaking to our ministries and people of the economy. In unsere Dienste reinsprechen. And say German people. Und sagen Deutsch. Don't be afraid. Habt keine Angst. Don't be discouraged by this increase of the prices. Habt keine Angst vor den steigenden Preisen. Don't be afraid. Habt keine Angst. For this battle. Na, vor, it's not yours, weil dieser Kampf ist it's nicht euer not Kampf. Ours, es ist nicht unser but it's Kampf. The battle of the Lord. Aber es ist der Kampf des Herrn. May somebody shout hallelujah. Ruft Halleluja. Number four. Nummer 4. When they heard this word, als sie das gehört haben, which I hope you are hearing this morning, ich hoffe, dass du es auch hörst. And more you go to your knees, und umso mehr more the Holy Spirit will come upon you. Umso mehr wird der Heilige Geist auf dich kommen. Und dann wirst du diesen stand, Glauben haben, and zu be bold and courageous, und mutig zu sein und that's kühn zu the way sein. Joshua and Caleb took their promised land. So haben Joshua und Caleb das verheißene My Land eingenommen. Friend, there is this valley of Beraka. Da ist dieses Tal von Beraka. It's in front of us. Es ist direkt God vor uns. God promised a mighty revival. Gott hat eine mächtige Erweckung versprochen. I know that I know. Ich weiß, dass ich because weiß, dass ich written, weiß. Weil es steht da. Prophets prophesied so many times. Weil Propheten haben so oft prophezeit. That in the last day there will be a glory of God like never before. Dass in den letzten Tagen die Herrlichkeit Gottes that there will be a revival like never before. Dass eine Erweckung sein wird wie nie zuvor. I do believe we are on the edge here in Germany and in Switzerland and in Europe. Wir sind da auch gerade an der Kante in Deutschland und in for the greatest greatest revival we never experienced. Zu der größten Erweckung, die wir noch nie erlebt haben. And that's the reason. Und das ist der we Grund. We need to have faith in God. Aus dem wir Glauben an Gott haben können. We need to be bold and courageous. Und warum wir kühn und mutig sein müssen. And not to say, let's go back to Egypt. Und nicht sagen, lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Or let's stay in the Tekoa. Oder lass einfach in Tekoa bleiben. We are good among ourselves. Es geht uns gut unter uns. No, let's leave Tekoa. Nein, lasst uns Tekoa verlassen. We are tired of the wilderness. Wir sind haben die Wüste satt. We are tired of this stockade. Wir haben diese Palisaden satt. That separated us from all the other blessings. Die uns von all den anderen Segnungen abgehalten hat. And let's go to the valley of Beraka. Und lass uns in das Tal Beraka and gehen. And number four. Und Nummer vier. They faced their enemies. Sie haben ihre Feinde konfrontiert. They stood up. Sie sind aufgestanden. And they march against their enemies. Sie sind entgegengegangen. I will close number five. Und ich werde jetzt schließen mit Nummer 5. They took their position. Sie haben ihren Stand eingenommen. I want to tell you, my friends. Ich möchte euch sagen, as it's written in verse 17. Wie es in Vers 17 take heißt. Take your position. Nimm deinen Stand ein. Stand still and watch the Lord's victory. Sei still und schau den Sieg des Herrn. He is with you. Er ist mit euch. You cannot hide yourself. Du kannst dich nicht verstecken. You need to stand. Du musst stehen. You need to take your position. Du musst deinen Stand einnehmen. Boldly, with courage. Kühn, mit and Mut. Then to expect God's manifestation. Und dann erwartest du Gottes Manifestation. And as you take your place, und wenn du deinen Stand einnimmst, you take your position, du nimmst deine Position, you will see God's glory. Dann wirst du Gottes Herrlichkeit in a new sehen, way, auf eine neue Art und Weise. Come in the enemy's camp, und wo wir ins Lager des Feindes bring kommen. Trouble. Und wir werden Probleme and bringen. That's what they say. Und das ist, was sie gesagt believe haben. In the Lord your God, glaube an den Herrn, deinen and you Gott. Will be able to stand firm. Und dann wirst du feststehen können. When you stand, wenn du stehst, not hiding, standing nicht verstecken, firm, du stehst fest, you will feel that the enemy is real. Dann wirst du spüren, dass der Feind real but ist. You will have your spiritual eyes, aber du wirst deine that geistlichen will allow Augen, you to see your God, die dir dich erlauben, deinen Gott zu sehen, higher and bigger than any enemy. Dass er höher und größer ist als and jeder as you Feind. Stand in faith, und während du im Glauben stehst, declaring by faith, und im Glauben sprichst, the promises of the God, die Verheißungen Gottes, declaring what the Bible say about your life and about your future. Erklärst, was die Bibel sagt über dein Leben und deine Zukunft. Declaring out loud what the Bible say about your health. Und auch erklärst, was die Bibel sagt über deine Gesundheit. As you declare that, während du das erklärst, the power of God, die Kraft the Gottes, the great God, the mighty God, die Kraft Gottes, will start to move, sich bewegen, and he will move in power. Und es wird in Kraft sich if bewegen. I can ask the worship team to join, kann ich würde das Lobpreisteam gerne vorne bitten. We are in this season, my friend. Wir sind in where einer Zeit, the Lord want to move in power, wo der Herr in Kraft sich bewegen möchte. The same way he moved for Jehoshaphat. Auf dieselbe Weise, wie and at the moment that they stand in front of their enemies, und während sie vor ihren Feinden stehen, the very moment in verse 22, der genau in dem Moment in Vers 22 it's written they begin to sing and give praise. Heißt es, dass sie angefangen haben zu singen und Lobpreis zu machen. To give praise to the Lord. Ist das eine Zeit, not Herrn because Preis we hide ourselves in our midst, we love the presence of nicht, God. Nicht, weil wir in unserer Mitte uns verstecken. Oh yes, we love the presence of God. Wir lieben die Gegenwart Gottes. But we want to confront our enemies. Aber wir wollen auch unsere Feinde konfrontieren. If we don't confront them, wenn wir sie nicht konfrontieren, they will destroy us. Dann wird er uns zerstören. I want to tell you something. Ich möchte euch was sagen. It's not option. Es ist nicht optional. You can stay, still stay in Tekoa. Du kannst immer noch in Tekoa bleiben. And the enemies will destroy you and Tekoa and the stockades. Everything will be destroyed. Und dann wird der Feind dich und Tekoa und die Palisaden alles zerstören. Or you can come out of Tekoa. Oder du kommst aus Tekoa. By God's grace. Und durch die Gnade Gottes. And you will see God's glory. Und du wirst seine Herrlichkeit sehen. And you will enter your promised land. Und du wirst dein verheißenes Land betreten. You will enter your Beraka. Du wirst dein Beraka betreten. And it's in this Beraka. Und es ist in diesem Beraka. Where you will find the blessing of the Lord. Wo du den Segen des Herrn finden wirst. It's because you face the enemies. Sorry? It's because you are facing the enemies. Und weil du den Feind you will receive new provision. Wirst du neue Versorgung you will receive equipments. Du wirst Equipment bekommen. Things that is more than you can carry. Das was mehr ist als du tragen kannst. We have no idea how blessed is the Beraka Valley. Wir haben noch kein Verständnis dafür, wie that's gesegnet the reason das today Beraka-Tal I invite you to stand on your feet. Und deswegen lade ich euch ein, dass ihr aufsteht. And to take this decision. Und dass ihr diese Entscheidung to trefft. To leave your Tekoa. Dass ihr Tekoa verlasst. And starting to cry out to the Lord. Und dass ihr zum Herrn ausruft. If you want to leave your Tekoa, Wenn ihr euer Tekoa verlassen you wollt, want to destroy your stockade, und diese Palisaden zerstören start to cry out to the Lord. Dann ruf aus zum ask Herrn. The Lord bitte for his guidance. Nach seiner Führung. Ask the Lord for his help. Bitte den Herrn um seine and Hilfe. And that's what we do today, Lord God. Das machen wir heute Morgen. As we are here in Filderstadt in Germany, in Filderstadt, Deutschland sind, we recognize that there is enemies. Dann erkennen wir an, dass da Feinde sind. Coming against us, die gegen uns kommen. We're coming against this country and continent. Die gegen dieses Land und diesen Kontinent kommen. Go to our knees, und deswegen gehen wir auf and unsere we cry Knie. Out to you, und wir rufen aus zu dir. For your guidance, wir brauchen deine Führung. Give us your guidance, gib uns deine Führung. For our life this week, für unser Leben give diese Woche. Us your guidance, gib uns deine Führung. As I'm walking as a teacher, während ich als ein Lehrer give me laufe. Your guidance, gib mir deine as Führung. I'm walking to Mercedes, während ich zu Mercedes give gehe. Me your guidance, gib mir deine Leitung. As I'm walking in the market, während ich auf dem Markt give me your guidance, gib mir deine Leitung. For my family, für meine Familie. Give me my guidance, your gib guidance, mir deine Leitung. For my future, für meine Zukunft. I need your help, ich brauche deine and that's Hilfe. For we bow before you, und wir knien vor dir. And we ask you help, und wir bitten um deine Hilfe. We have faith, Lord God, that we have faith, wir haben Glauben, that you will deliver us, dass du uns freisetzen we have wirst. Faith in you, wir haben Glauben we an dich. Believe in you, wir glauben an and dich. That's the reason we believe, und das ist der Glaube, warum that wir you glauben. Will deliver us from our enemies, dass du uns von unseren Feinden befreien and with wirst. Faith, und mit Glauben we want to stand on our feet, mit Glauben wollen wir auf unsere we Beine take aufstehen our position, und unsere Stand einnehmen. And we will confront the enemies, und wir konfrontieren den Feind. We will not run away, wir werden nicht davon rennen. Oh Lord, regarding all these problems we've talked, bei all den Problemen, über die wir gesprochen all the haben, that's happening, all die Dinge, die passieren, including this gender issue, auch diese Gender-Probleme. We are standing on our feet, wir stehen auf unseren Füßen, believing in you, wir glauben an dich, that in a supernatural way, dass auf eine übernatürliche you will Weise deliver us from the enemy, du uns vom Feind befreien because wirst. It's not our battle, weil es ist nicht, it's the battle of the Lord. Es ist nicht nach unserem Muster, and as they were crying out and praying to the Lord, und während wir zu dir ausrufen, the Bible said they begin to sing and give praise, heißt es in der Bibel, dass sie gesungen haben und because praising haben, and worship, weil Lobpreis und is Anbetung the faith language, ist die Sprache des Glaubens. Let's worship the Lord. Lass den Herrn anbeten. Let's praise his name. Lass uns ihn seinen Namen preisen. Who is going to deliver us from the enemies? Der uns befreien wird vom Feind. And the moment they started to worship, und in dem Moment, wo sie angefangen haben Bible anzubeten, said, sagt that die the Bibel, army started to fight against each other. Dass die Armeen gegeneinander gekämpft they started haben. To fight among themselves. Dass sie untereinander gekämpft haben. I do believe, ich glaube, we believe, wir glauben, that there will be confusion in the enemy's camp. Da wird Verwirrung they sein im Lager des Feindes. Die werden gegeneinander kämpfen. And the Lord will bring us, und der Herr wird uns bringen to our Baraka, zu unserem Beraka, this valley of victory, zu dem Tal des this Sieges, valley of blessing, zu dem Tal des Segens. That's for we can shout a shout of victory. Und deswegen können wir den Ruf des Sieges the shout of joy, rufen, den Ruf der Freude, where there is victory for our life. Wo der Sieg ist für unser Leben. I want you to shout a shout of victory this ich möchte den Ruf des Sieges over your situation, über deine Situation, over your life, über deinem Leben. Start to shout, beginn start zu rufen, to praise, beginn zu start preisen, to praise the Lord, start to praise the Lord, beginne den Herrn zu preisen, start to worship him, beginn ihn and zu anbeten, the Lord is giving you the victory, und der Herr wird dir den Sieg in geben, Jesus name, in Jesu Namen. I bless you, ich segne euch, I bless this church, ich segne diese Gemeinde, that they can enter to their baraka, dass sie in ihr Baraka eintreten, I bless your family, ich segne deine Familie, ich segne dein Leben, I bless your sexual life, ich segne dein Sexleben, ich segne deine Finanzen, dass sie überreich gesegnet sind, dass du Ressourcen haben wirst, mehr als du tragen kannst. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Out of your enemies, friends. Out of the enemy's camp. Aus dem Lager des Feindes. There is the blessing coming to you. Kommt der Segen zu dir. There is provision. Da kommt Versorgung. Supernatural provision. Übernatürliche Versorgung. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. I bless you. Wer segnet. To break every chain, to break every chain, to break every chain. zusammen. Er bricht jede Kette. There is power in the name of Jesus. Dir, Herr, dass in deinem Namen, im Namen Jesus, die Kraft ist und die Macht ist, Herr, um jede Kette zu zerbrechen, Herr. Jede Kette in unserem persönlichen Leben, Herr. Jede Begrenzung, Herr. Jede Palisade, Herr. Herr, alles, was uns einengt, Herr. Alles, was uns daran hindert, unser Land einzunehmen, Herr. Danke, Jesus, dass in deinem Namen die Kraft ist, Herr, um jede Kette in Deutschland, jede Kette in Österreich, jede Kette in der Schweiz, jede Kette in Europa zu zerbrechen, Herr. Leib, Herr, von der Defensive in die Offensive nimmst, Herr. Oh, Halleluja, Halleluja. Wo sind die Offensiven hier? Wo sind die Offensiven? Wo sind die Offensiven? Oh, come on. Oh, Shekaramando Korabasanda Dalabashikarararararara. Oh, Sekararandararararara. Oh, Sekarara. Komm, geh hinein. Geh hinein im Glauben. Jetzt ist die Zeit für die Offensive. Jetzt ist die Zeit, das Land einzunehmen. Jetzt ist die Zeit, groß zu denken. Jetzt ist die Zeit, deine Zeltpflöcke weit zu stecken. Jetzt ist die Zeit, dein Land einzunehmen. Jetzt ist die Zeit. Come on. Oh, oh. Halleluja. Also Gott bricht deine Grenzen. Gott haut die Palisaden runter in jedem Bereich deines Lebens. Ganz egal, was deine Berufung, ganz egal, was deine spezielle Gabe, ganz egal, was deine Position ist. Ob du eine Hausfrau zu Hause bist oder ob du ein Evangelist auf der Straße bist oder was auch immer du bist. Gott möchte einfach, dass du dich siehst als ein Teil dessen, was er jetzt tut in dieser Zeit. Gott möchte deine Sicht erweitern. Gott möchte dir zeigen, jawohl, ich verändere dieses Land. Ich verändere diese Welt. Ich gehe über die Grenzen. Ich gehe über die Limits. Halleluja. Ich gehe hinein in das neue Land, das Gott für mich hat. Ich gehe in der Herrlichkeit Gottes. Ich lasse mich mit nichts anderem abspeisen, mit nichts anderem mehr zufrieden geben. Was ist heute Morgen gehört, was Jean-Luc gesagt hat? Gott hat zu ihm gesprochen. Er hat gesagt, entweder die Herrlichkeit Gottes in Deutschland oder Katastrophe. Also müssen wir diese Entscheidung treffen. Also müssen wir ganz klar sagen, jawohl, Herr, wir machen deine Herrlichkeit. Wir machen deine Kraft zur Priorität Nummer eins in unserem Leben. Das ist das, was wir uns nicht rauben lassen. Das ist das, worauf wir stehen. Das ist das, womit wir gehen. Mit nichts weniger geben wir uns zufrieden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bist du hier? Ruf mal einfach zum Herrn. Sag, hier bin ich. Oh, hier bin ich. Gebrauche mich. Oh, hier bin ich. Ich mache deine Gegenwart zur Priorität Nummer eins in meinem Leben. Und ich gehe mit dieser Herrlichkeit. Sag es, wo seid ihr? Halleluja, seid ihr schon beim Mittagessen oder was? Ich gehe mit deiner Herrlichkeit. Okay, das ist schon besser. Nochmal, ich gehe mit deiner Herrlichkeit. Wo immer du mich hinnimmst. Und ich nehme das Land ein. Mit der Kraft Gottes. Der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herrlichkeit Gottes auf mir, in mir, durch ich mich hinein in die Welt. In Jesu Name. Amen. Halleluja. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Zeit der Herrlichkeit. Danke, Jesus, für diese Zeit der Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm, ich glaube, wir müssen nachher noch mal singen, Europe shall be saved. Aber Halleluja. Ich glaube, jetzt an dieser Stelle, lass uns einfach ganz schnell einfach ein Saatkorn einnehmen. Wir wollen wirklich hineinsehen, auch in diesen Dienst, auch in diesen Dienst von Jean-Luc. Wir wollen hineinsehen, einfach in diese Vision. Europa wird errettet werden. Also wir wollen nicht nur mit unserem Mund rufen, jawohl, wir sind dahinter, jawohl, wir sind dabei, jawohl, wir wollen das sehen. Sondern wir wollen auch uns mit unseren Finanzen, mit dem, was unser Leben ausmacht, letztendlich im Natürlichen, wollen damit wirklich das unterstützen, was Gott tut. Wir wollen das segnen, was Gott tut. Wir wollen Europa segnen. Wir wollen sehen, dass die Ernte eingebracht wird. Wir wollen investieren in die Ernte. Wir wollen investieren in die Herrlichkeit Gottes, dass sie diesen Kontinent überflutet und überfließt, überall in die Nationen hinein. Also frag den Heiligen Geist gerade jetzt, was soll ich tun? Was soll ich geben? Was soll ich sehen heute Morgen in die Ernte? Was soll ich sehen heute Morgen in die Herrlichkeit Gottes? Was soll ich sehen in diesen Boden? Frag den Heiligen Geist, er wird zu dir sprechen. Und das, was er dir sagt, das tust du. Wir geben hier vor Ort, geben wir die Eimer durch und du kannst in Bar geben und in Bar säen oder du kannst auch eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt und in den nächsten Tagen den Betrag überweisen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer, die andere Hälfte tust du rein in den Eimer als Zeichen, dass du gegeben hast. Wenn du über Livestream schaust, hast du drei Möglichkeiten. Entweder du kannst überweisen mit der IBAN oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Tu einfach das, was er dir zeigt heute Morgen. Sei frei darin, einen fröhlichen Geber liebt Gott, aber glaube dem Herrn und sei sicher, ja, du wirst eine reiche Ernte haben, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns die Eimer durchgeben. Halleluja. Und ihr tut einfach, was der Heilige Geist euch gezeigt hat. Preist den Herrn.